Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie zum Samstag, zum zweiten Teil unserer Antifa-Konferenz, ausgerichtet vom Antifa-AK Köln. Hier zur Podiumsdiskussion Rechtspopulismus und spätbürgerliche Gesellschaft. Können mich alle verstehen? Ist das okay? Geht? Gut. Vorneweg möchte ich gerne nochmal den Hinweis geben, dass wir mit dem Essen und der Veranstaltung auch finanzielle Kosten haben und auch die Leute gerne bitten, sich anzumelden, ihren Unkostenbeitrag zu bezahlen und auch wenn sie sich Essen und Getränke nehmen, das jeweils irgendwie zu vergüten. Wir sind darauf angewiesen. Dankeschön. Zur jetzigen Podiumsdiskussion begrüße ich zum einen die Frau Karin Priester, den Herrn Butterwegge und Herrn Freer Küsken, die jeweils referieren werden. Vorneweg, bevor ich eine Einführung zu den jeweiligen Referentinnen gebe, möchte ich gerne noch ein paar Moderationskriterien vorstellen, die ich meine sehr wichtig sind. Also ich würde mir hier eine Atmosphäre einer sachlichen und inhaltlichen Argumentationslinie irgendwie wünschen. Und was halt solche Dinge wie keine Zwischenrufe. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es keinen Zwischenapplaus gäbe. Wenn Sie irgendwelche Zuneigungen zeigen möchten, dann gerne am Ende. Weil das doch sehr stört und man nicht weiß, wie das immer vergeagert ist mit Sympathisanten und Nicht-Sympathisanten von jeweiligen Leuten. Wichtiger Punkt, ganz oben steht, ausreden lassen und kurz fassen bitte. Also ich möchte nicht gezwungen sein, irgendwelche Redenzeiten für irgendjemanden irgendwie vorzuschreiben. Das finde ich nicht unbedingt gut. Die andere Kehrseite ist davon, dass die Leute daran bedenken, dass Monologe und nicht sachliche Beiträge vielleicht nicht zu suchen haben. Und das alles viel mit Respekt gegeneinander und auch, dass man eine Diskussion führen möchte, wo die Kritik im Vordergrund steht und nicht unbedingt die Beleidigung oder die Polemik. Teilweise auf linken Podien ist das Niveau unter aller Sau manchmal, muss ich sagen. Das wird sich ändern. Im Anschluss bei Rückfragen und Diskussionen werde ich versuchen, eine Redeliste zu führen, die quotiert ist, auch nach gesellschaftlichen Verhältnissen. Also Frauen werden extra genommen, Leute, die wenig sagen, viele Redner werde ich nach hinten stellen. Wenn es hier noch weitere Gruppen gibt, queere Personen, Leute mit Migrationshintergrund oder sowas, die sich vielleicht nicht unbedingt kenntlich zeigen können, aber wenn ich das nicht alles überblicke und ich die Leute vielleicht zuordne, damit die auch ein Rederecht erhalten gegenüber anderen Leuten oder anderen Gruppen. Das klang jetzt alles vielleicht etwas sehr freundlich. Ich würde mir auch gerne Streit wünschen oder eine Diskussion, die hart geführt wird, aber mit dem Manko, dass es fair bleibt. Okay. Jetzt eine kurze Einleitung zu den jeweiligen Referentinnen. Einmal Frau Karin Priester ist Sozialwissenschaftlerin, ist zurzeit Professorin für politische Soziologie an der Universität Münster. Ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte liegen in der Faschismus- und Kommunismusforschung, Parteienforschung und politische Theorie. Sie beschäftigt sich vor allem mit dem Phänomen des Rechtspopulismus oder dem Populismus im Allgemeinen und auch mit aktuellen Erscheinungsformen, zum Beispiel wie in Italien mit Berlusconi. Dann Herrn Freer Küsken, hat ein Pädagogikstudium in Oldenburg abgeschlossen und bis 67 als Lehrer gearbeitet. Ein weiteres Studium danach Pädagogik, Politik, Psychologie, 71 Promotion. Von da an Professur an der Universität Bremen und ab März 2006 im Ruhestand. Zurzeit ist Herr Küsken auch weiterhin als Autor, zum Beispiel der Zeitschrift Gegenstandpunkt, tätig und gibt auch noch politische Referate. Herrn Butterwegge, Christoph Butterwegge, Professor an der Universität Köln für Politikwissenschaft, hat ein Studium der Sozialwissenschaften in Bochum abgeschlossen, Promotion 80, Habilitation 1990, veröffentlichte Bücher zu Themen Rechtsextremismus, Rassismus, Armut und Sozialstaatsentwicklung und zuletzt erschienen Rechtspopulismus, Arbeitswelt und Armut 2008 im Verlag Barbara Budrial, ist das richtig? Budrich, okay. Jetzt würde ich gerne auf die Referentin übersteigen und machen Sie vielleicht einen Anfang, Frau Priester, ja, fang ich mit Ihrem Eingang. Ich muss aber erstmal hier wieder das Knöpfchen drücken. Geht das? Können Sie das vielleicht gleich persönlich übernehmen, damit das... Bitte? Können Sie das vielleicht gleich persönlich übernehmen? Nee. Gut. Cool. Tut's aber nicht, ne? Ihr Mikrofon ist oben. Und zu niedrig? Ja, jetzt. Ja. Aha, gut. Also, herzlich willkommen und Ich bin dazu auserkoren oder ausersehen, die Einleitung hier zu machen und möchte ein paar Punkte vortragen. Ich habe zum Thema Rechtspopulismus, zum Verhältnis von Rechtspopulismus und anderen politischen Formen die Frage gestellt, wie sich das im Moment hinsichtlich der Verschiebung des politischen Feldes darstellt. Und möchte dazu in 15 Punkten dazu Stellung nehmen. Aus meiner Sicht kann man das Phänomen des Populismus, und ich spreche jetzt erstmal nur vom Rechtspopulismus, wie es sich vor allem in jüngster Zeit in Deutschland stellt, nicht verstehen, wenn man nicht den Zusammenhang herstellt mit zwei anderen politischen Richtungen, nämlich dem Konservatismus und dem Rechtsextremismus. Es wird sich nämlich herausstellen, dass Rechtspopulismus ein Ding dazwischen ist, sehr mobil und veränderbar, und das muss genau beobachtet werden. Der Rechtskonservatismus hat in Deutschland eigentlich keinen politischen Ort für sich, sondern ist jahrzehntelang in einer der großen Volksparteien, eben der CDU, mit eingegangen. Aber schon seit der Kanzlerschaft Kohl und insbesondere seit der Großen Koalition werden nun zunehmend kritische Stimmen aus diesem Lager laut, etwa des Tenors, die CDU sei zu sozialdemokratisch geworden, sie zeige kein eigenes politisches Profil mehr. Die Rede des ehemaligen CDU-Abgeordneten Martin Hohmann von 2003 hat hier aus meiner Sicht katalysierend gewirkt. Damals traten nämlich etliche CDU-Mitglieder aus ihrer Partei aus. Ich nenne hier nur das langjährige, über 30-jährige CDU-Mitglied Gigi Christel-Rohmeiser aus Hessen, inzwischen Mitglied des Bundesvorstands von Pro Deutschland. Zweitens. Dieses bürgerlich-konservative Potenzial sucht nun nach neuen politischen Betätigungsfeldern, scheut sich aber direkt den Hafen einer der vier rechts von der CDU angesiedelten politischen Parteien anzusteuern. Ich meine damit die rechtskonservative Deutsche Partei, das ist sowieso eine kleine unbedeutende Splitterpartei, dann die Republikaner aus ähnlichen Gründen am Rande. Die DVU gilt als Privatunternehmen des Verlegers Gerhard Frey und ist eigentlich schon habituell für bürgerliche Kräfte nicht akzeptabel. Bleibt also noch die vierte, inzwischen erfolgreichste rechtsextreme Partei in Deutschland, nämlich die NPD. Warum auch sie nicht für diese rechtskonservativen Kräfte in Frage kommt, möchte ich anhand einer Stellungnahme der Pro München deutlich machen. In München traten bei den Kommunalwahlen von 2008 zwei rechte Bürgerinitiativen an, die Bürgerinitiative Ausländer Stopp BIA und eben diese Pro München. Das ist eine Schwesterorganisation oder eine Filiale von Pro Köln oder Pro Böblingen und oder weiß ich. Also es gibt ja überall diese lokalen Pro-Bewegungen inzwischen. Diese beiden in München angetretenen Bürgerinitiativen werden beide vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Diese BIAs, Bürgerinitiativen Ausländerstopp, gibt es schon seit längerem. Initiiert übrigens von NPD-Leuten, damals dem bayerischen Landesvorsitzenden Ralf Ollert. Dagegen gibt sich nun dieses Pro München den Anschein einer rein lokalpatriotischen Bewegung und distanziert sich auf ihrer Homepage beispielsweise ausdrücklich von der NPD in ihrer heutigen Form. Mit folgenden Argumenten. Es gäbe dort zu viele Extremisten, Zitat, vorbestrafte Skinheads, autonome Nationalisten und NS-Nostalgiker, Zitat Ende, tummelten sich dort neben den honorigen national- und patriotisch gesinnten Kräften. Der Name der NPD sei nun aus durch die Öffnung zu der Neonazi-Szene, also zu den freien Kräften, verbraucht, als Zitat. Ziel der Pro-Bewegung müsse es daher sein, den lokalpatriotischen Faktor wieder zu stärken als Politik von unten und sich beispielsweise als Anti-Moschee-Bewegung zu etablieren. Drittens fasse ich diese zwei Punkte erstmal zusammen. Rechtsbürgerliche Kräfte, denen die CDU zu sozialdemokratisch in Anführungsstrichen geworden ist und die NPD zu sehr durch die freien Neonazi-Kräfte diskreditiert oder verbraucht ist, suchen einen neuen politischen Raum. Vierter Punkt. Dieser Raum wird jetzt nicht sofort durch eine neue Partei okkupiert, sondern durch zivilgesellschaftliche, bürgerschaftliche Vereinigungen auf lokaler Ebene zunächst einmal. Diese Bewegungen treten zunächst einmal als sogenannte Single-Purpose-Movements auf, also Ein-Thema-Bewegungen, was gleich zwei Vorteile mit sich bringt. Erstens können sie sich auf diese Weise den Anschein geben, ultrademokratisch zu sein und gerade im Namen von mehr Demokratie und mehr Partizipation gegen die da oben, die lokalen kommunalpolitischen Eliten zu mobilisieren. Und zweitens, dadurch erwecken sie den Anschein größerer Bürgernähe. Unterhalb einer gefestigten Ideologie oder Programmatik greifen sie schwerpunktmäßig solche Themen auf, von denen sie annehmen, dass sie dem normalen Bürger auf den Nägeln brennen, dem kleinen Mann. Ronald Schill hatte das seinerzeit in Hamburg schon vorexerziert und das Thema innere Sicherheit vorrangig aufs Schild gehoben, Angst vor Kriminalität. Heute ist es bei diesen Pro-Bewegungen vor allem die Angst vor kultureller Überfremdung, deren sichtbarster Ausdruck eben der Bau von Moscheen sei. Fünftens, wir erleben zurzeit eine sogenannte Krise der Repräsentation. Das heißt, viele Menschen fühlen sich nicht mehr von den etablierten Parteien, insbesondere den zwei großen Volksparteien, SPD und CDU, repräsentiert. Schlagworte wie Parteienverdrossenheit sind ebenso ein Indikator dafür wie etwa schwindende Mitgliederzahlen in den Großparteien. In einer solchen Krise der Repräsentation entsteht ein politisches Vakuum, in dem die Karten sozusagen neu gemischt werden und neue Sammlungsbewegungen entstehen. Teile des Bürgerblocks drängen nach rechts. Die CDU hat vorübergehend erstmal ihre politische Hegemonie verloren und muss auch außerdem sowieso erstmal das Ende der Großen Koalition abwarten. Verschiebt sie aber, also die CDU, ihre Handlungsparameter nach rechts, dann verliert sie in der Mitte. Die NPD ist in einer ähnlichen Zwickmühle. 1996 glaubte der immer noch amtierende Parteivorsitzende Vogt, einen sehr klugen strategischen Schachzug zu tun, als er seine Partei gegenüber den freien Kameradschaften öffnete. Diese waren, wie ja vielleicht bekannt, aus der mehrheitlich, also aus der Neonazi-Szene der 1995 verbotenen FAP hervorgegangen, einer eindeutig neonazistischen Partei. Lässt nun die NPD diese Neonazi-Kräfte wieder fallen, um sich bürgerlicher, konservativer, honoriger zu geben, dann bleibt ein unkontrollierbarer neonazistischer Rand rechts, ohne dass die NPD aber damit schon mehr Erfolg im rechtsbürgerlichen Lager für sich garantiert hätte. Sechster Punkt. Rechtspopulistische Bewegungen, etwa zum Beispiel Pro-Köln oder andere Pro-Initiativen in anderen Städten, üben hier eine Scharnierfunktion aus. Sie sind die Brücke oder die Klammer zwischen den frei flottierenden, nach politischen Andockungsmöglichkeiten suchenden rechtskonservativen, rechtsbürgerlichen Kräften, denen eine direkte Mitgliedschaft in der NPD noch peinlich ist. Das tut man eigentlich nicht. In bürgerlichen Kreisen gilt es als unfein, sich mit Neonazi-Rabauken, mit Skinheads oder NS-Nostalgikern gemeinsam an den Tisch zu setzen. Dies ist aber häufig eher eine Frage des Habitus als der politischen Inhalte. Siebter Punkt. Fragen wir nach der sozialen Schichtung oder dem sozialen Einzugspotenzial. Es lässt sich zeigen, dass der Rechtsextremismus in Westeuropa insgesamt, vor allem Großbritannien, Frankreich oder Deutschland, sich zunehmend proletarisiert hat. Die ehemals linken Volksparteien, also Labour, SPD und Sozialistische Partei in Frankreich, orientieren sich zur sozialen Mitte hin, zu den besser gebildeten, besser verdienenden, neubürgerlichen Leistungsträgern. Die unteren sozialen Segmente bewegen sich, sind erstmal sozusagen politisch ohne Repräsentation und bewegen sich entweder auf neue Linksparteien zu oder sie bewegen sich eben zum rechtsextremen Rand hin. Das ist leider so. Die Beispiele, wo das besonders deutlich gemacht werden kann, strukturschwache Städte wie Völklingen mit einem NPD-Anteil von 9% oder Bremen, Bremerhaven, übergehe ich jetzt hier. Achter Punkt. Im Verhältnis dazu sind rechtspopulistische Bewegungen deutlich bürgerlicher ausgerichtet. Man kann das mit einem Blick auf die Vorstände rechtspopulistischer Bewegungen sehr deutlich zeigen. Es handelt sich vorrangig um Rechtsanwälte, Medienschaffende, Unternehmer, Kaufleute und so weiter. Einige Beispiele in aller Kürze. Pim Fortuyn und sein Parteigenosse Herman Heinsbruck in den Niederlanden, beides Multimillionäre. Aber, und das ist wichtig, sie gehören nicht zur Sphäre des Großkapitals im eigentlichen Sinne, also nicht zum Industrie- und Finanzkapital, sondern sie treten in neuen Bereichen wie Immobilienhandel oder neuen Medien auf. Nehmen wir andere Beispiele, Jörg Haider, Multimillionär dank eines Erbes, Jean-Marie Le Pen, ebenfalls Multimillionär durch Erbe und Betätigung im Champagnergeschäft. Nehmen wir Mareike Dillen vom Flams Belang, ehemals Flams Block, selbst Rechtsanwältin, war verheiratet mit einem Spitzenmanager aus der Telekommunikations- und Multimedia-Branche. Das sind so die neuen Zweige, wo die neuen Populisten herkommen. Nehmen wir Köln, Judith Wolters, Rechtsanwältin, Manfred Ruß, Verleger, Markus Beisicht, Rechtsanwalt und so weiter. Oder Gerda Wittun, Geschäftsfrau im Filmgeschäft und so weiter. Es ist im Übrigen auch bekannt, dass diese Leute, die sich jetzt in diesen rechtspopulistischen Pro-Bewegungen engagieren oder etwa im Flams Belang ähnliches, die kommen ja politisch nicht aus dem Nichts. Es lässt sich sehr gut zeigen, wo sie herkommen. Sie kommen entweder aus der Schill-Partei oder von den Republikanern, von der NPD-Jugendorganisation oder aus der Deutschen Liga für Volk und Heimat und so weiter. Was verbindet solche Leute mit dem Rechtsextremismus? Die Antwort finden Sie bei Jörg Haider genauso wie bei Le Pen oder bei Umberto Bossi oder wen auch immer Sie nehmen. Und die lautet folgendermaßen. Das Großkapital, also die eigentlichen Protagonisten des heutigen Kapitalismus, haben sich internationalisiert und agieren global. In Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Kapitalismus, hinter dem wieder mehrheitlich Juden oder jüdische Interessen stünden im Konjunktiv, betreibe das nationale Großkapital, also den Ausverkauf der nationalen Interessen. Die sogenannten Altparteien, ich sage sogenannt, also in Anführungsstrichen Altparteien oder, wie es bei den Rechtsextremen schon heißt, die Systemparteien, seien nichts anderes als Handlanger dieser globalisierten Interessen des Großkapitals und begingen daher Verrat am eigenen Volk. Und zwar sowohl an dem für den nationalen Binnenmarkt produzierenden Mittelstand, also Handwerker, Kleingewerbetreibende, als auch an den Volksmassen, also den mittleren und unteren sozialen Segmenten. Zehnter Punkt. Auf dieser Frontstellung nun des eigenen gegen das eigene international und global agierende Großkapital beruht nun die populistische Bündnisstruktur zwischen diesen Aufsteigern oder wie sie ein holländischer Politikwissenschaftler einmal genannt hat, zwischen diesen homines novi, diesen Emporkömmlingen, den Aufsteigern, die vor allem durch die neoliberale Deregulierungswelle der 90er Jahre enorm profitiert und seinerzeit erst zu Millionären geworden sind. Ich komme zum 11. Punkt. Und sind aber diese beiden Säulen des Rechtspopulismus, also die von Einwanderung, Wertewandel, Statusverlust, Kriminalität und so weiter sich bedroht fühlenden unteren und mittleren sozialen Schichten und diese neubürgerlichen Aufsteiger, die sind nicht per se schon rechtsextrem. Weder handelt es sich um Neonazis, noch sind sie überhaupt ideologisch gefestigt. Wie ich versucht habe, oben zu zeigen, distanzieren sie sich ausdrücklich von der Neonazi-Szene. Mit denen möchten sie eigentlich habituell nichts zu tun haben. Das ist noch Igitt, das ist noch Bebe, das tut man nicht. Vielmehr treten sie als, ich sage das in Anführungsstrichen, anständige, honorige, konservative Lokalpatrioten auf, denen es scheinbar nur um mehr Demokratie geht. Es ist also im Grunde ein libertärer Impuls, der dahinter steht, ein freiheitlicher Impuls. Aber hier kommt es zu einer regelrechten Verdrehung und semantischen Umdeutung zentraler politischer Begriffe. Nehmen wir das Beispiel Meinungsfreiheit. Roland Wuttke ist nicht nur NPD-Bezirksvorsitzender in Oberbayern, sondern auch Mitbegründer der Pro München von 2006. Auf Kandidatenwatch beklagte er sich bereits über, wie es, also als Zitat, über den umfassendsten Totalitarismus der telekratischen Öffentlichkeit. Zitat Ende. Also, Wuttke behauptet, wir lebten schon in einem modernen Totalitarismus, der von den Medien gesteuert werde. Sie seien vollständig zu den Propagandazentralen des neoliberalen globalen Kapitalismus verkommen. Zitat. Um nun, und jetzt kommt der Clou, um nun dieser Gefahr entgegenzutreten, gelte es daher, eben diese Medien abzuschaffen. Zitat, wir müssen einen tiefgreifenden Gesinnungswandel erwirken, der die Medien dieser Propagandazentralen außer Kraft setzt. Der Begriff der Volksgemeinschaft muss wieder an Bedeutung gewinnen. Zitat Ende. Und was lernen wir daraus? Totalitär ist die Pressefreiheit, antitotalitär ist deren Abschaffung in der Volksgemeinschaft. Ein weiteres knappes Beispiel angesichts der knappen Zeit, das ist Punkt 5. Zum Vorstand der Pro-Deutschland gehört, wie ich vor eingangs erwähnte, auch die langjährige CDU, also das langjährige CDU-Mitglied Gigi Christel-Rohmeiser. In ihrem Brief an die Parteivorsitzende Merkel kritisierte Frau Rohmeiser 2004 die gesamte Entwicklung der CDU in den letzten Jahren. Diese CDU wirke inzwischen an der Kinderverstaatlichung mit, innerparteilich sei sie völlig gleichgeschaltet und zu einer dem Zeitgeist verfallenen Politik degeneriert. Wo publiziert Frau Rohmeiser diese Stellungnahme? Auf der Homepage der sogenannten Deutschlandbewegung, des ehemaligen Friedensaktivisten Alfred Mechtersheimer, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Und auch in der Hauspostille des erst in diesem Jahr verbotenen Collegium Humanum in Floto, ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Leute wie diese Frau Rohmeiser würden es weit von sich weisen, Rassisten, Antisemiten, Ausländerfeinde zu sein. Sie behauptet nur, dass sie Tatsachen ausspricht oder wie Möllemann, der verstorbene Münsteraner Kollege von mir, mal gesagt hat, Klartext redet. Und dieser Klartext, ich zitiere wieder, lautet so, Zitat, Ausländer und Juden haben in Deutschland mehr Rechte als irgendein deutscher Bürger. Zitat Ende. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Punkt 13. Neben dem Rechtsextremismus im eigentlichen ideologischen und parteipolitischen Sinne gibt es schon seit den 80er Jahren verstärkt bürgerschaftliche Wählervereinigungen und lokale Initiativen, die das gewohnte und bekannte Bild des Rechtsextremismus aufweichen und zugleich organisatorisch ergänzen. Gefragt ist nicht mehr, sind nicht mehr führerzentrierte, hierarchisch organisierte Kaderparteien. Gefragt ist auch nicht mehr der Typ des Parteisoldaten. Der Rechtsextremismus des 21. Jahrhunderts versucht zunehmend, sich als dezentrales, netzwerkorientiertes Verbundsystem zu organisieren. Der Rechtspopulismus der 1990er Jahre, vor allem der ja gar nicht dumm gewesene Pim Fortuyn, hat hier organisationstechnisch absolut modernisierend gewirkt und die NPD ist auf diesen Zug aufgesprungen. Die neuen Formen von rechter Politik wächst von unten, von den Kommunen, von den einzelnen Städten und wird auch von dort aus geschürt. 14. Punkt, und damit bin ich wirklich fast am Ende. Getragen werden diese Bewegungen von neuen bürgerlichen Aufsteigern, die sich keine parteiförmige, längerfristig zu gewinnende Basis schaffen, sondern gewissermaßen eine Ad-hoc-Basis aus einem je spezifischen lokalpolitischen Anlass. Die zahlreichen wirklich sehr gut dokumentierten Kontakte dieser rechten Graswurzelbewegungen, etwa zu NPD-Kadern, zeigen, dass hier versucht wird, diese Bürgerinitiativen für rechtsextreme Zwecke zu instrumentalisieren. Was etwa in der Kameradschaftsszene, also der neonazistischen Szene, das Konzept der Leaderless Resistance, also der führerlosen, dezentralen des Widerstandes ist, das sind im rechtsbürgerlichen politischen Feld diese Bewegungen von unten. Ihre Aufgabe ist eine Brücken- und Scharnierfunktion zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Weitere Bewegungen, wie die schon von mir erwähnte Deutschlandbewegung von Alfred Mechtersheimer oder Zeitschriften wie die Junge Freiheit, die alle fungieren als Katalysatoren zwischen Nationalkonservatismus, konservativer Revolution und eben Rechtsextremismus. Letzter Punkt und damit dann Schluss. Diese rechtspopulistischen Bürgerbewegungen, diese Pro-Bewegungen sind ja nur ein Faktor. Es gibt deren Hunderte mit unterschiedlichen Namen, Allianz für so und so, für Freiheit, freie Bürger und so weiter, sind weder Tarnorganisationen für die NPD, noch versucht sie, diese zu unterwandern. Vielmehr war sie von Anfang an mit dabei, und führende NPD-Mitglieder gehören zu den Initiatoren solcher rechtspopulistischer Bürgerbewegungen. Die NPD schafft sich mit diesen Bewegungen neben der Kameradschaftsszene ein weiteres Standbein, neben und außerhalb der Parteistrukturen und versucht hier eine Bresche ins bürgerliche Lager zu schlagen. Nach den bisherigen Erfahrungen mit rechtspopulistischen Strömungen in Westeuropa handelte es sich bisher um zeitlich befristete, temporäre Phänomene, nicht zuletzt auch deswegen, weil sie von einzelnen, häufig sogar charismatischen Führerpersönlichkeiten geleitet wurden. Ihre Aufgabe liegt vor allem in der Kanalisation eines diffusen, politisch noch nicht festgelegten, unideologischen Unbehagens. Bürger in Wut nannte sich eine ähnliche Bürgerbewegung in Bremen und Bremerhaven. Ich komme damit zum absoluten Schluss und zitiere hier nur zwei französische Populismusforscher, die beide mit Vornamen Yves heißen, nämlich Meny und Surel. Sie schreiben: Populismus ist ein Warnsignal für die defekte Grenzen und Schwächen des repräsentativen Systems. Trotz seiner oft unerfreulichen Töne kann er wirkungsvoll daran erinnern, dass die Demokratie nichts Gegebenes ist, sondern eine ständige Anpassungsleistung an sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse und Werte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange geredet. Dankeschön. Zwei Vorbemerkungen von mir. Erstens, ich werde mich in dem, was ich jetzt erzähle, primär auf das Verhältnis von Rechtspopulismus, die linke Debatte über den Rechtspopulismus, Rechtspopulismus und Demokratie befassen. Und alles, was stärker in die Religionskritik inklusive der Islamkritik reingeht, habe ich mir reserviert für einen Workshop, der im Internet noch nicht verzeichnet war, der im Anschluss an diese Veranstaltung, ich glaube sogar in diesem Raum hier, von mir durchgeführt wird. Zweitens, ich habe Thesen vorbereitet, die sind, glaube ich, auch zum Teil verteilt worden. Diese Thesen werde ich jetzt nicht vorlesen, die kann man sich zu Gemüte führen. Ich werde einige zentrale Punkte auf eine bisschen andere Weise vortragen. Einen kleinen Moment bitte. Hat jemand, genug Leute, das Thesenpapier? Das ist da rum? Wie ich sehe, wird es noch verteilt. Da sind noch Exemplare. Können hier vorne noch welche durchgegeben werden? Nach vorne bitte. So Leute, die dazugekommen sind. Ich will mich auch ein bisschen enger auf das Thema Rechtspopulismus pro Köln, Anti-Islam-Konferenz 20. September, fokussiert auf den Bau der Großmoschee Köln, aber auch nicht nur Köln, beziehen. Gegen diesen Rechtspopulismus soll, und dafür taugt ja diese Konferenz, mobilisiert werden. In der Tat, Kritik ist nötig am Rechtspopulismus, fragt sich nur welche. Allgemein habe ich den Zetteln, Flugschriften, Aufsätzen bis hin ins linke politologische Lager, Karin Priester steht ja dafür, entnommen, dass der Rechtspopulismus, ich möchte das Wort Rechtspopulismus mal ein bisschen mit Anführungszeichen versehen, können wir nachher noch drüber reden, entnommen als Gefahr, als Gefahr genommen wird, der man sich gesondert und demonstrativ annehmen muss. Karin Priester hat ja auch gerade von Warnsignal gesprochen. Ich will dazu nachher noch mehr sagen. Doch Gefahr für wen oder was eigentlich? Muss man sich da schon mal stellen, die Frage. Da kann man lesen, auch hier wiederum in allen Publikationen linker Provenienz, die Rechtspopulisten seien eine Gefahr für die Demokratie, seien eine Gefahr für die Zivilgesellschaft und ich habe sogar gelesen, dass sie als Gefahr für den Einigungsprozess Europas, Faller wirst du kennen, oder auch als Gefahr für Religionsfreiheit kritisiert werden. Mir stellt sich die Frage, wenn das die zusammengetragenen Gefahren sind, ob es nicht dabei eigentlich tatsächlich um für Linke, für Kommunisten, für Marxisten schützenswerte Einrichtungen handelt. Das ist die Frage. Ist Demokratie, wie sie hier existiert, tatsächlich eine schützenswerte Einrichtung? Ist Europa, so wie es aufgebaut werden soll, eigentlich eine schützenswerte, von Linken zur verteidigende Angelegenheit? Ist Religionsfreiheit eine Sache, für die man sich einsetzen muss? Ich verneine alles. Ein paar Anmerkungen dazu. Ganz kurz Europa, nur als These, Europa ist nichts anderes als dieser neue Machtblock von konkurrierenden Nationalstaaten, der gegründet ist mit keiner anderen Absicht als dem Imperialisten Nummer 1, US, möglichst auf allen Gebieten politisch, ökonomisch und militärisch Konkurrenz zu machen. Eine ausgesprochen ungemütliche Vorstellung. Ich entdecke daran nichts, was ich verteidigen wollte. Religionsfreiheit. Freiheit für Religion. Da tue ich mich als Religionskritiker und Atheist sowieso gleich schwer. Freiheit für diese ideellen Wahngebilde, die Islam, Christentum, Judentum, Hinduismus und so weiter, eine Ansammlung von Verstandesverachtung, Größenwahn, Anpassungs- und Opferbereitschaft darstellen, dafür Freiheit zu fordern, sehe ich überhaupt nicht ein. Ich mache dazu mal eine kurze Anmerkung, damit diese Bemerkung nicht in den falschen Hals gerät. Diese Kritik der Religion, einschließlich der Kritik des Islam, ist nicht identisch mit einer hinreichenden Befassung mit dem, was Ausländer muslimischen Glaubens hier in Deutschland als Ausländern widerfährt, sowohl politisch, ökonomisch als auch bürgerlich als Diskriminierung. Das ist ein ganz extra Punkt, den darf man da nicht mit verwechseln. Und eine zweite Bemerkung dazu, vielleicht ein bisschen methodischer Art. Man muss sich mal abgewöhnen, dass diejenigen, die Opfer von Kritik, von Diskriminierung und Übergriffen sind, deswegen schon die Parteinahme derjenigen verdienen, die sich gegen die Übergriffe wehren. Konkret gesagt, die Kritik am Rechtspopulismus, die Kritik an den Übergriffen, die von Rechtsextremen auf Ausländer, auf Muslime und so weiter organisiert werden, die sind zu kritisieren. Aber was anderes ist daraus umstandslos eine Parteinahme für diejenigen abzuleiten, die dann Opfer geworden sind. Das sind zwei Sachen. Und bitteschön, das nicht immer in einen Topf werfen. Dritte Abteilung, Demokratie. Verteidigenswert. Das, was hier demokratische Herrschaft zu Wege bringt an Politik, verteidigenswert. Da macht schon stutzig, wie Karin hat es ja auch erwähnt, macht schon stutzig, dass europäische demokratische Volksparteien offenbar keine Bedenken haben mit den Rechtspopulisten zu koalieren, Italien, Dänemark und so weiter. Und wie geht denn die Demokratie, wie geht denn demokratische Herrschaft, wie geht denn die Politik demokratischer Volksparteien mit Muslimen, inländischen und ausländischen Muslimen um? Spricht das wirklich für Demokratie, was sie an Ausländerpolitik, an Antiterrorpolitik organisieren? Es spricht meines Erachtens, da muss man noch genauer drüber reden, weh auch nicht dafür, dass sie inzwischen auf mehreren deutschen Islamkonferenzen Integrationsprogramme auflegen, den Moscheebau erlauben und islamischen Religionsunterricht einführen wollen. Warum sie das machen, hat mit Menschenfreundlichkeit, mit Toleranz überhaupt nichts zu tun. Das ist der Versuch, sozusagen als dritte Front gegen den Antiterrorismus die muslimischen Mitbürger zu integrieren und die muslimischen Einrichtungen zu funktionalisieren für eine Form der moralischen Aufrüstung, die aus Muslimen möglichst 150-prozentige deutsche Muslime macht. Also, diese Gefahren, dieses Gefahrensujet kann ich gar nicht mitmachen. Es gibt aber noch eine genauere Abteilung. der Benennung der Gefahr, die angeblich von den Rechtspopulisten ausgeht und der sich die Linken entgegenstellen müssen. Wohlgemerkt, meine Kritik an denen steht, das Urteil, wen man vor Rechtspopulisten schützen müsste, das ist erstmal mein Thema. Diese genauere Benennung heißt in mehreren Publikationen, Achtung, die Rechtspopulisten haben europaweit Stimmenzuwachs zu verzeichnen. Freie Bürger wählen zunehmend Rechtspopulisten, wenden sich von den demokratischen Parteien ab. Stimmt. Ja und? Was soll daran eigentlich der Skandal sein? Mir fehlt dazu als erstes ein, dass diejenigen stimmen, und das sind nun mal wesentlich mehr, mit denen Wähler die demokratischen Volksparteien zum Regieren hierzulande ermächtigen, offensichtlich als wesentlich weniger bedenklich gelten. Und das angesichts der Politik, die mit diesen Wählerstimmen ins Recht gesetzt wird. Das sollte man sich schon mal überlegen, wenn man sagt, die Wählerstimmen, die bei den Rechtspopulisten landen, seien ein Signal, ein Warnsignal. Welche Politik eigentlich von all jenen ins Recht gesetzt wird, gestützt wird, die alle Volksparteien demokratischer Provenienz wählen. Ein bisschen habe ich ja schon aufgezählt. Stimmenzuwachs, allein der Stimmenzuwachs der Rechtspopulisten gilt den meisten der Befasser mit Rechtspopulismus als Gefahr und nicht die saturierten Mehrheiten, die immer noch die demokratischen Volksparteien kassieren, die Sozialabbau, die Familienpolitik schlimmster Sorte, Gesundheitspolitik schlimmster Sorte, Kriege mit vorbereiten und so weiter. Bei genauerer Betrachtung dieses Arguments, Stimmenzuwachs für die Rechten sei das Problem, habe ich herausgefunden, und das sage ich auch an die Adresse von meiner Nachbarin, ist dieses Argument sehr geständig. Die Frage nämlich, die man sich stellt, kann man sich auch stellen, woher die Stimmen eigentlich kommen, woher der Stimmenzuwachs eigentlich kommt für die Rechtspopulisten, wird ziemlich einhellig damit beantwortet, dass viele Bürger, stimmberechtigte Bürger Europas, mit dem Sozialabbau, veranstaltet durch die herrschenden Demokratien, kurz gefasst mit der standortorientierten Volksverarmungspolitik, nicht mehr zufrieden sind und deswegen den herrschenden Parteien die Zustimmung verweigern. Eine ähnliche Abteilung im Mittelstand macht wenig Stimmen aus, bringt aber Geld für die Probewährung. Da stellt sich dann schon die Frage, mir wenigstens, wo eigentlich bei dieser Diagnose, der ich erstmal gar nicht widersprechen möchte, Stimmen kriegen Sie von denjenigen, die unzufrieden sind mit dem, was die demokratischen Parteien mit der Mehrheit des Volkes hierzulande anstellen, da stellt sich mir schon mal die Frage, wo eigentlich dabei der Skandal liegt. In der Abwanderung von Wählern nach rechts oder in dem, was die demokratische Standortpolitik mit den inländischen, ausländischen Leuten hierzulande anstellt. Alles, was ich kurz zusammengefasst unter Volksverarmungspolitik gesagt habe. Wo sitzt da denn wirklich das Problem, dem man sich widmen müsste? Bei den Rechtspopulisten, die schmarotzen an einer falsch, nämlich nationalistisch vorgetragenen Unzufriedenheit vieler Bürger mit der demokratischen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik? Oder liegt das Problem nicht vielmehr dort, wo diese Verarmung hergestellt wird, im demokratischen Kapitalismus und seinen demokratischen Parteien. Und geradezu zynisch empfinde ich den Schluss, den linke Politologen, ich habe ihn auch bei dir entdeckt, Karin, ja, wenn ich mich da getäuscht habe, muss es gleich sein. Das ist gleich meine Replik. Geradezu zynisch halte ich den Schluss, der aus dieser Analyse von Linken gezogen wird. Am Abwandern von Wählern nach rechts scheint, so lese ich das wenigstens, diese Linken offenbar weniger der von ihnen selbst ermittelte Grund der zunehmend unsicheren materiellen Existenz zu sein, sondern eine drohende Entzweiung von demokratischer Herrschaft und Beherrschten. Das ist es, Karin, was du gerade eben als Krise der Repräsentation genannt hast, oder in einem Aufsatz von dir in den Blättern: Populismus ist das Ergebnis einer gestörten Kommunikationsbeziehung zwischen Eliten und Volk und kann deswegen der Populismus als Frühwarnsystem fungieren. Ich kann das nicht anders verstehen. Gestörte Kommunikationsbeziehung zwischen Elite und Volk wurde da signalisiert. Als Parteiname für eine nicht gestörte Kommunikationsbeziehung, politisch als Schulterschluss zwischen Führung und Volk. Und dieser Schulterschluss zwischen Führung und Volk gerate in Gefahr. Und das ist schon sehr merkwürdig. Ich dachte, es sei immer Anliegen von Linken, wenigstens meines ist es, Leute davon zu überzeugen, dass sie gerade diesen Schulterschluss aufkündigen, dass sie den Herrschenden gerade den Gehorsam verweigern, dass sie eine Kommunikationsstörung nach der anderen ins Werk setzen. Von diesem zynischen Standpunkt her wird das glatte Gegenteil verlangt. Und dann ist leider auch die Konsequenz, die ich auch wieder, Karin, bei dir und bei anderen gefunden habe, die aus diesem Skandal gezogen wird, sehr logisch. Da wird nicht an den Gründen für die Unzufriedenheit der Leute mit ihrer materiellen Lage, Agenda 2010, Hartz IV, Lohnpolitik, Arbeitsmarktpolitik, weitergedacht, Urheber benannt und überlegt, was man gegen diese Urheber tun kann. Nein, es gehen Vorschläge an die demokratische Herrschaft, was sie denn tun könnte, um diese Kommunikationsstörungen zu beseitigen, um diese Kommunikationsprobleme in den Griff zu bekommen, sodass dann die Wählerstimmen, wenn die Kommunikationsprobleme gelöst sind, dann wieder bei den Richtigen und nicht mehr bei den Falschen sind. Die Richtigen sind für mich, naja, ich habe ja vorhin gesagt, ziemlich falsch. Die inhaltlichen Vorschläge, ich zitiere den Schlusssatz von deinem Aufsatz. Tut mir leid, dass ich da wirklich in die Vollen gehen muss, aber es ist nun mal ein wörtliches Zitat. Da schreibt die Karin: Solcher Situation gilt es, Rechnung zu tragen, jetzt kommt's, durch Abfederung eines zu raschen und abrupten sozialen Wandels, durch Aufzeigen von Perspektiven und nicht zuletzt durch eine Politik des Ausgleichs zwischen den Gewinnern und Verlierern der Modernisierung. Abfedern, das Erste. Volksverarmung in kleinen Schritten. Nichts anderes. Ein bisschen auseinanderzerren, damit es nicht so auffällt. Damit darüber die Kommunikation nicht gestört wird. Perspektive welche denn? Wenn der Gegenstand, der angesprochen wird, nämlich die Volksverarmung selber gar nicht der Gegenstand ist, der angegriffen wird. Ja, dann ist die Perspektive nur das ewige Versprechen, wir schaffen Arbeitsplätze. Also jene Form der Ausbeutung, die die Leute gerade massenhaft oder in großen Teilen zu den Rechtspopulisten treibt. Hübscher Widerspruch. Und die letzte Sache, Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlierern. Karin, ich muss dir doch nicht sagen, dass die Gewinner, die Großgewinner, gerade diejenigen sind, die für ihre Gewinne die Verluste der Verlierer brauchen. Was ist das für ein abenteuerlicher Idealismus, der von einem Ausgleich zwischen Gewinnern und Verlierern redet? Das ist hinten und vorne zynisch. Ich komme zu einem weiteren Schluss und komme auch um diesen Schluss nicht herum. Bei dem, was die Rechtspopulisten umtreibt, liegt folgende Sorge vor. Und die gilt es anzugreifen, die gilt es zu kritisieren, da gilt es erstmal klar zu machen, worin sie eigentlich besteht. Muslime, schreiben sie, bedeuten schleichende Islamisierung Deutschlands, Entfremdung, Stoiber hat es mal Durchrassung des deutschen Volks genannt, Zerstörung der reinrassigen Volkseinheit, Zerstörung der rein christlich-abendländischen Wertegemeinschaft. Und sie werfen den demokratischen Parteien vor, dass sie mit ihrer Integrationspolitik, mit dem Zulassen von Religionsunterricht und Moscheebau, diese volksverräterische Politik, diese zerstörerische, die Volkseinheit zerstörende Politik fördern und betreiben. Ihr Schluss heißt jetzt, der Rechtspopulisten, ein rassisches Ausgrenzungsprogramm reinster Natur. Ihr Schluss heißt, Volkseinheit kann nur aus Originaldeutschen bestehen. Und das heißt, den undeutschen Islam zurückdenken, drängen, die undeutschen Muslime möglichst in ihre Heimat, wo immer die auch sein soll, zurückweisen. Den Demokraten in den Regierungsämtern geht es auch mit ihrer Integrationspolitik um Sicherung von Volkseinheit. Sie sehen, formulieren das ein bisschen anders, in Parallelgesellschaften die Gefahr für Entzweiung, die Gefahr für die Spaltung der Gesellschaft, mit den daran hängenden Ordnungsproblemen, zu diesem Zweck wird immer nach Frankreich verwiesen, sogar mit dem Übergang einer zunehmenden Ausbreitung von Sumpf für Terror und so weiter. Dasselbe Ziel, Volkseinheit wollen sie. Ihr Schluss heißt, ein bisschen anders als bei den Rechtspopulisten. Integration, vielleicht sollte man auch gleich sagen, Assimilierungspolitik, die Ausländer bzw. Muslime müssen sich, wenn sie dann eine Chance hier haben, als Staatsbürger integriert zu werden, zu 150%igen Deutschen mutieren. Wenn nicht, dann raus. Diese Alternative ist von der Deutschen Islamkonferenz natürlich in schöneren Worten, als ich sage, ausgesprochen worden. Alle kennen hier im Saal, ihr kennt das alle, den Spruch von Beckstein, wer uns nützt, darf bleiben, wer uns ausnützt, muss raus. Und nun gibt es Linke, die sich auch für Volkseinheit einsetzen. Die Kommunikationsprobleme zwischen Herrschern und Beherrschten zum Gegenstand machen und sich überlegen, wie man diese Kommunikationsprobleme stellen soll. Allerdings, das ist ganz klar, da will ich auch überhaupt kein Missverständnis aufkommen lassen, ist Ihre Sorge um die Volkseinheit, um so etwas wie Schulterschluss zwischen oben und unten, eine ganz andere als die von Rechtspopulisten und Demokraten. Sie wissen andere Gründe dafür. Sie sagen, die Demokraten sind selbst schuld an der Entzweiung. Die Repräsentation klappt nicht mehr. Die Kommunikation klappt nicht mehr. Die Durchführung der Politik lässt es an, Sorgfalt und Vermittlung fehlen. Da werden nicht die Ziele angegriffen, sondern die Überforderung des Volkes wird angegriffen. Das kennt man, ne? Bei den Leuten ansetzen, Beck und so weiter. Zu den Leuten gehen ist es. Also, Demokratie heißt da, das Urteil sei selbst schuld daran, sie muss mehr auf das Volk zugehen, damit die Rechten keine Chance haben. Während also demokratische Parteien, Regierungsparteien, das Problem haben, wie geht man mit störenden Ausländern und Muslimen, besonders Muslimen, um, da viele von denen einfach nicht so ohne weiteres über die Grenze abgeschoben werden können. Sie haben sich hier niedergelassen, sie haben einen Rechtsstatus, zum Teil erfüllen sie sogar Funktionen in der sogenannten Dienstleistungsgesellschaft. Und während die Rechtspopulisten sich kritisch auf die demokratische Politik aufpflanzen, sie des Vaterlands bezichtigen, also so etwas wie fanatisiertes Produkt, fanatisiertes Nebenprodukt der Ausländer- und Integrationspolitik der herrschenden Demokratien ist, da gibt die Linke sich als alternativer Regierungsratgeber, gibt Ratschläge, wie die abtrünnigen Politiker, abtrünnigen Wähler für jene Politik zurückgewonnen werden können, die sonst alleine dasteht, wenn es mit dem Kommunikationsverlust weitergeht. Sie sehen nicht in Ausländern und Muslimen das Problem, sondern in abweichendem Wählerverhalten der Deutschen. Ungestörtes Regieren ist, ich bin sicher, so denkt das die Kari nicht. Wenn man den Gedanken warum zu Ende verfolgt. Warum schießt du dich denn immer so auf mich ein? Also ich bin nicht die Linke. Nein, du bist stellvertretend. Ich habe auch eine Reihe anderer Zitate, aber du hast nur das große Pech, dass du hier gerade mal neben mir sitzt. Ich könnte auch sagen, Decker, Pfahler und mal eine Reihe Linkspublikationen und so weiter. Könnte ich alles sagen. Aber es ist doch klar, dass ich mir die Chance nicht entgehen lasse, wo du hier neben mir dich zu zitieren. Ja, okay. Na klar. Okay, ich halte schon aus. Du wirst es auch zurückgeben. Ja. Also ungestörtes Regieren ist letztlich die Konsequenz, die hinter diesen zynischen Vorschlägen liegt. Das ist mein Resümee. Ich meine, ich habe kein passendes Zitat von irgendwelchen Eves. Ich meine, dass ich daraus, wenn ein bisschen von dem stimmt, was ich gesagt habe, eine Reihe von Fragen ergeben, die man weiter erörtern muss. Es ist ja nur angedeutet worden, was ich gesagt habe. Frage Nummer 1. Warum legen eigentlich Demokraten und Rechtspopulisten auf Volkseinheit so einen großen Wert? Ich habe es schon mal angedeutet, ja? Volkseinheit ist nicht, die sollen geschlossen sein, die sollen nicht daran denken, dass es keine Klassen gibt, die eigentlich ihren Gegensatz ausmachen. Dass das natürlich eine Form des Zusammenschlusses mit der Regierung ist, das ist gewünscht. Zweite Frage. Warum möchten Sie die Volkseinheit unbedingt moralisch überhöht als Wertegemeinschaft konstituieren? Deutsche Islamkonferenz, Schäuble, jedes zweite Wort von Schäuble heißt christlich-abendländische Werte. Ja, die müssen schon gelten für die Islamis. Dritte Frage. Was ist von der demokratischen Integrationspolitik und ihren Verfahren eigentlich zu halten? Von der Genehmigung von Moscheebau, von der Zulassung des Islam unter Artikel 7 Religionsfreiheit, Artikel 7 Grundgesetz und so weiter und so fort. Und die fünfte Frage, wie ist zu erklären, dass Leute, die materiell Opfer demokratischer Standortpolitik sind, also alle diejenigen, die einkommensabhängig sind, lohnabhängig würde ich dazu sagen, sich denn den Rechten zuwenden? Sie hätten doch vom Grund ihrer Beschwerde erstmal sehr viel Grund, sich ganz anderen Parteien zuzuwenden oder anderen Bewegungen oder anderen Gedanken, sage ich mal lieber, zuzuwenden. Warum wenden Sie sich vermehrt den Rechten zu? Warum sehen Sie, die die materielle Existenzbedrohung erfahren und auch wissen, wer sie zu verantworten ist, dann sofort im nächsten Schritt einer angeblich verfehlten Ausländer- und Integrationspolitik zu sagen, das ist der Grund, und finden dann eine positive Resonanz bei den Rechtspopulisten? Das ist die letzte Frage. Okay, danke. Ja, ich will jetzt kein drittes Referat halten und ich will auch nicht die beiden vorherigen kommentieren, obwohl es mich natürlich schon so ein bisschen in Fingern juckt, dem Freak jetzt entgegenzuhalten, dass natürlich die Demokratie, auch die bürgerliche Demokratie, schon in ihren grundsätzlichen Unterschieden zum Faschismus von uns ernst zu nehmen ist und ich jetzt nicht einfach hergehen kann, so wie er, nach dem Motto, alle Katzen sind grau, besonders des Nachts, beides gleichzusetzen und beides von der Linken dann als etwas zu Bekämpfnis hinzustellen. Und ich bin auch ganz sicher, dass die Meinungs- und die Religionsfreiheit Güter sind, die zwar in bürgerlichen Verfassungen stehen, die aber, wenn sie aufgegeben werden oder wenn sie abgewertet werden oder wenn sie in einem Seminar Marxismus kritisiert werden, am Ende diejenigen als Leidtragenden haben, die dann eben als Linke solche Toleranz und Meinungsfreiheit nicht mehr zu spüren bekommen, die zwar häufig repressiv ist, um es mit Herbert Marcuse zu sagen, eine repressive Toleranz, aber auch die ist bitteschön immer noch besser, als nur Repression zu bekommen. Und deswegen lege ich persönlich sehr viel Wert darauf, vielleicht auch ein bisschen differenzierter daran zu gehen, auch wenn das dann nicht auf den ersten Blick möglicherweise spektakulär wirkt, wie das der Fall ist, wenn man solche Differenzierungen nicht macht. Was ich möchte, ist eigentlich so ein bisschen aus der Beobachtung von 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema Rechtsextremismus etwas sagen zu dem Thema, das wir heute behandeln, Rechtspopulismus und wie er einzuordnen ist und wie Pro-Köln einzuordnen ist und wie dieser Anti-Islamisierungskongress einzuschätzen und auch zu bekämpfen ist. Ich habe mich das erste Mal beschäftigt mit dem Rechtsextremismus, als im September 1987, damals war ich Politikwissenschaftler an der Universität Bremen, die DVU-Liste D, das war eine Verbindung aus der DVU und der NPD, einen Landtagswahlkampf bestritten haben im kleinen Bundesland Bremen aufgrund bestimmter wahlrechtlicher Besonderheiten. Dort muss man nur in einer der beiden Städte, Bremerhaven oder Bremen, die 5%-Hürde überwinden, um in das Landesparlament hineinzukommen. Damals, 1987, gelang es dieser Liste D, unter maßgeblicher Beteiligung des eben schon genannten Multimillionärs Gerhard Frey, der mehr Wahlkampfmittel bereitstellte für diese rechtsextreme Listenverbindung, als sie die demokratischen Parteien zusammen einsetzen konnten, einen rechtsextremen Abgeordneten seit ungefähr 20 Jahren wieder das erste Mal in ein Landesparlament hineinzubekommen. Und da ich als abends spontan demonstriert wurde auf dem Bremer Marktplatz, da ich nicht nur Bürger dieser Stadt war, die eher von der politischen Kultur her kritisch alternativ geprägt ist, heute vielleicht noch nicht mal so sehr nach sehr langer großer Koalition, aber damals zumindest war das in Bremen der Fall, weil ich nicht nur mitprotestierte aus Entsetzen darüber, dass hier in diese bremische Bürgerschaft ein Rechtsextremer hineingewählt worden war, sondern weil ich auch Politikwissenschaftler war, habe ich mich seitdem eigentlich 20 Jahre lang ziemlich kontinuierlich mit dem Problem beschäftigt, habe 7, 8 oder 10 Bücher darüber geschrieben und beobachte natürlich, dass mit dem Rechtsextremismus über die Jahre und Jahrzehnte hinweg Veränderungen vor sich gehen. Vieles bleibt einfach gleich und es spielt sich auch immer auf ähnliche Weise ab, dass zum Beispiel die bürgerliche Öffentlichkeit sich mit dem Problem dann beschäftigt, wenn entweder es spektakuläre Wahlergebnisse solcher Gruppierungen oder Parteien wie der NPD, der DVU, der Republikaner oder von Pro-Köln meinetwegen herausgekommen sind oder aber wenn besonders spektakuläre Gewalttaten passiert werden sind, wenn also Migrantinnen oder Migranten durch eine Stadt getrieben worden sind, wenn es ähnliche Ereignisse gegeben hat, dann beschäftigt man sich kurze Zeit damit, zum Teil übrigens dann eher dramatisierend, ansonsten aber bagatellisierend und dieses Problem des Rechtsextremismus im Grunde tabuisierend. Was man weiter beobachten kann, ist natürlich, dass sich die Formen verändern, die Form des Rechtsextremismus. Dass jeder Rechtsextremist genauso wie jeder andere Mensch ein Kind seiner Zeit ist. Dass sich infolgedessen auch das Auftreten, der Habitus dieser politischen Gruppierung verändern, dass sich die Organisationsformen verändern. Und genau, ich denke, damit haben wir es hier zu tun, zu fragen, was ist jetzt eigentlich das Neue, wo kommt es her, wo liegen die Ursachen und was kann man infolgedessen dann aufgrund dieser Analyse dagegen tun? Und für mich ist ganz entscheidend bei diesem Phänomen, dass man es in den Zusammenhang stellt eines Prozesses, der gemeinhin als Globalisierung bezeichnet wird. Ich bezeichne ihn eher als neoliberale Modernisierung oder neoliberale Umstrukturierung fast aller Gesellschaftsbereiche nach dem Muster des Marktes. In diesem Prozess, denke ich, sind die Veränderungen auf der rechtsextremen Seite einzuordnen. Und genau da gehört sozusagen auch das Phänomen hin, mit dem wir uns heute befassen wollen. Was sind jetzt die Spezifika, die auftreten? Ich denke, der Rechtspopulismus ist nicht einfach nur ein anderer Politik- oder Regierungsstil. Ich bin auch sehr dagegen und an der Stelle bin ich dann durchaus einverstanden mit Frau Küsken. Ich bin auch dagegen, so zu tun, als wäre Rechtspopulismus nur etwas, was man dann gewissermaßen mit einem Kosenamen bezeichnet, für das, was aber eigentlich durchaus seine Wurzeln im Faschismus und im Rechtsextremismus hat. Und wenn dann Rechtspopulismus oder Populismusforscher in der Bundesrepublik, die ich dann übrigens nicht zur Linken zählen würde und womit ich nicht Karin Priester meine, wenn die dann zum Beispiel Rechts- und Linkspopulismus gleichsetzen, so wie das in der Extremismus- oder Totalitarismustheorie über Jahre und Jahrzehnte hinweg versucht und praktiziert worden ist, dann denke ich, geht man mit diesem Thema Populismus oder Rechtspopulismus auf eine Art und Weise um, die ich für unseriös halte und wo ich meine, dass auch keine wissenschaftliche Erkenntnis daraus resultiert. Wenn man zum Beispiel, und das gibt es auch in wissenschaftlicher Literatur, wenn man auf der einen Seite die NPD unter Udo Vogt als rechtspopulistisch bezeichnet und auf der anderen Seite Oskar Lafontaine und die Linke als linkspopulistisch, manchmal aber auch als rechtspopulistisch, weil man ja bei Oskar Lafontaine das berühmt-berüchtigte Zitat ausgraben kann, dass er mal gesagt hat oder gesagt haben soll, es seien also die Migrantinnen und Migranten Fremdarbeiter, dann, denke ich, ist ein Punkt erreicht, wo man mit diesem Begriff des Populismus gar nicht mehr seriös arbeiten kann. Und wenn dann etwa der Bonner Populismusforscher Frank Decker als Linkspopulismus von Attac bis zu Oskar Lafontaine sozusagen alles bezeichnet und das infolgedessen durch Benutzung dieses Populismusbegriffs das dann auch gleichsetzt mit Erscheinungen auf der extremen Rechten, dann finde ich, ist das eine Verharmlosung, der man entgegentreten muss und wo man ganz gewiss nicht neue Erkenntnisse über den Rechtsextremismus gewinnt. Für mich ist also Rechtspopulismus nicht etwa so eine Art Salonform des Rechtsextremismus oder eine moderatere oder modernere Erscheinungsform, sondern für mich ist das eine Teilmenge des Rechtsextremismus. Und ich finde, dass die Analyse, die Karin Priester auf der organisatorischen Ebene geleistet hat, Frau Küsken hat sich ja mehr ideologiekritisch geäußert, aber auf der organisatorischen Ebene, dass Karin Priester da durchaus richtig diese Gruppierung wie Pro Köln richtig eingeordnet hat. Denn wir stellen ja fest, und das tue ich eben aus dieser 20-jährigen Beschäftigung mit dem Rechtsextremismus, wenn ich ihn mir international betrachte, dass in Deutschland der Rechtsextremismus organisatorisch sehr zersplittert ist. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich die Geschichte des Nationalsozialismus, des sogenannten Dritten und Großdeutschen Reiches, hat natürlich mit sich gebracht, dass in Deutschland ein Rechtsextremist sofort gefragt wird, wie hältst du es denn mit Adolf Hitler? Anders als ein Rechtsextremist, der in Norwegen auftritt oder in Dänemark oder in Argentinien, der wird nicht danach gefragt. Aber das ist ein wesentlicher Grund, warum der Rechtsextremismus in Deutschland organisatorisch sehr zersplittert ist. Und wenn man jetzt guckt, wie sieht denn diese Zersplitterung aus, dann stellt man fest, da gibt es Gruppierungen, die sind wie die DVU, deutschnational, völkisch-nationalistisch orientiert. Sie sprechen insbesondere in Ostdeutschland diejenigen an, die als Globalisierungs- oder Modernisierungsverlierer bezeichnet werden. Sie haben auch dort infolgedessen in Ostdeutschland ihre größten Wahlerfolge. Es gibt auf der anderen Seite mit der NPD eine Gruppierung, die sicherlich auch völkisch-nationalistisch orientiert ist, die vom Ursprung übrigens auch sehr stark deutschnational zu verorten war, die aber mehr und mehr, ich würde sagen, nationalrevolutionäre Impulse aufnimmt, insbesondere ihre Jugendorganisation, die Jungen Nationaldemokraten, und auch Anleihen macht beim Faschismus, also sich deutlich neofaschistisch orientiert. Das hat zu tun mit dem Bündnis, das man eingegangen ist, mit den sogenannten freien Kameradschaften oder freien Kräften, also mit denjenigen Gruppierungen, die offen neofaschistisch in Erscheinung treten. Das ist gewissermaßen der zweite Flügel, den es gibt. Dann gibt es einen dritten Flügel, der sehr stark zu tun hat mit dieser neoliberalen Umorganisation und Umstrukturierung unserer Gesellschaft, nämlich mit dem, was Globalisierung heißt. Es gibt auch Gewinner dieses Prozesses, die sich rechtsextrem orientieren Und diese Gewinner werden angesprochen von Gruppierungen wie den Republikanern, von dem Bund Freier Bürger, von Gruppierungen, die zum Teil schon wieder zerfallen sind. Alles Gruppierungen, die beeinflusst worden sind von der ideologisch treibenden Kraft dieses Globalisierungsprozesses, nämlich vom Neoliberalismus. Und ich denke, durch den Neoliberalismus hat auch der Rechtsextremismus Veränderungen erfahren. Es hat einen Modernisierungs- und Ausdifferenzierungsprozess gegeben. Und als Folge davon erleben wir jetzt, dass es nach der sogenannten Neuen Rechten mit dem Rechtspopulismus eine Gruppierung gibt, die versucht, sich so zu organisieren, netzwerkförmig, hat Karin Priester es eben genannt, also zu versuchen, sich den Anschein einer Bürgerbewegung, einer Bürgerinitiative zu geben, auch salonfähig zu werden im bürgerlichen Lager. Und genau das, denke ich, dieser Versuch ist unter anderem beheimatet hier in der Domstadt mit Pro Köln, von wo aus ja dann auch versucht wird, dieses Modell, wenn man so will, zu exportieren in andere Regionen, in andere Städte und dann möglicherweise über Pro-NRW und Pro-Deutschland eine neue Formation aufzubauen, die bundesweit in Erscheinung tritt und versucht, diejenigen anzusprechen. Und auch da fand ich richtig, dass Karin Priester die kleinbürgerliche Basis dieses Rechtspopulismus genannt hat. Rechtspopulismus ist nicht etwas, was so frei im Raum schwebt, sondern es ist natürlich eine Formation, die auch eine Klassenbasis oder eine Schichtenbasis hat, die also zu tun hat mit Veränderung der Sozialstruktur der Gesellschaft. Also mit der zunehmenden sozialen Polarisierung, der Spaltung in Arm und Reich, hat natürlich auch zu tun, dass es nicht nur Gewinner und Verlierer gibt, sondern dass es vor allen Dingen Ängste gibt in den Mittelschichten, im Kleinbürgertum, bei Selbstständigen, bei sogenannten Freiberuflern, genau bei den Berufsgruppen, die auch stark überrepräsentiert sind bei solchen Gruppierungen wie Pro Köln. Und insofern denke ich, dass diese sozialstrukturellen Veränderungen ebenfalls zur Kenntnis genommen werden müssen von uns, um zu erkennen, wie diese Formation arbeitet und worauf sie fußt. Ich habe unterschieden zwischen vier Agitationsfeldern oder Handlungsfeldern und ideologischen Anknüpfungspunkten rechtspopulistischer Gruppierungen in der Bundesrepublik heute. Das erste, was ich nennen will und was eng damit zu tun hat, nämlich mit dieser sozialen Polarisierung, mit neoliberalen Umstrukturierungen der Gesellschaft, mit der Verabsolutierung des Marktes, ist das, was ich Sozialpopulismus nennen möchte. Also es wird davon ausgegangen, dass derjenige, der gearbeitet hat, der etabliert ist in gewisser Weise sogar im Kleinbürgertum, dass der ausgeraubt wird von Sozialbetrügern, von denjenigen, die Bild-Zeitung gewohnt ist, ständig an den Pranger zu stellen, also von den Hartz-IV-Empfängern, die missbräuchlich Leistungen des Sozialstaates in Anspruch nehmen. Diejenigen, die den Sozialstaat auf diese Art und Weise kritisieren, wohlgemerkt nicht dessen Abbau und dessen neoliberalen Umstrukturierung, sondern dass er angeblich massenhaft missbraucht wird. Diejenigen würde ich da einordnen, wo ich sagen würde, das ist dann eine Form von Sozialpopulismus. Das Zweite, wo ich denke, dass wir das heute bei Pro Köln und bei ähnlichen Gruppierungen feststellen können, ist, dass sehr stark ausgeprägt ist ein Kriminalpopulismus, nämlich Law-and-Order-Denken, eine härtere Gangart gegenüber Straffälligen, bis hin, dass gefordert wird, die Todesstrafe für Kinderschänder, außer man erkennt, dass solche Forderungen dann wieder möglicherweise eben mit dem Grundgesetz, mit der Verfassung nicht vereinbar sind und dann versucht wird, das abzumildern, so wie auch im dritten Bereich, auf dem man sehr stark tätig ist, nämlich bei dem, was ich Nationalpopulismus nenne und worunter dann auch Islamophobie und Anti-Islamismus und eine Kampagne wie die von Pro Köln gegen die angebliche Islamisierung der Bundesrepublik zu verorten ist, nämlich kulturelles Fremdsein von anderen, von Migrantinnen und Migranten, von denjenigen, die nicht hierhin gehören. Das aber, denke ich, gekoppelt an etwas, was nun wieder sehr stark mit dem Neoliberalismus einhergeht, nämlich mit dem, was ich Standortnationalismus nenne. Also nicht völkischer Nationalismus im Sinne von Anknüpfen an den Antisemitismus und an den Rassismus der Nazis, sondern zum Teil sogar sich distanzieren davon und nicht nur aus taktischen Gründen manchmal, sondern sich auch inhaltlich distanzierend von einem völkischen Nationalismus, indem man eben versucht, sich mit dem Standort Deutschland hundertprozentig zu identifizieren und all diejenigen, die ihn angeblich schwächen, zum Beispiel schlecht ausgebildete Migrantinnen und Migranten, noch nicht einmal unbedingt alle Migrantinnen und Migranten, sondern Hochqualifizierte, werden mit Green Card und anderen Maßnahmen angelockt und ins Land geholt. Aber diejenigen, die den Standort Deutschland schwächen, die werden ausgegrenzt, die werden diskriminiert, die werden in der Agitation und in der Propaganda von Rechtspopulisten als Sündenbock hier hingestellt. Und das tut man, indem man das kulturelle Fremdsein thematisiert, sei das das Kopftuch, seien das die Minarette. Wobei auch da zu beobachten ist, man sagt eben nicht, hier darf keine Moschee gebaut werden in Köln, sondern man sagt, es darf keine Großmoschee gebaut werden, die so hohe Minarette hat, die eine so hohe Kuppel hat, wo Parkplatzprobleme entstehen, wo der Muezzin womöglich ruft. Also man weiß, dass die Religionsfreiheit im Grundgesetz verankert ist und deshalb geht man taktisch geschickt vor, indem man eben an angebliche oder wirkliche Sorgen von Anwohnern, von Bürgerinnen und Bürgern anknüpft. Aber dahinter verbirgt sich natürlich ganz deutlich sichtbar und wenn man so ein bisschen kratzt, denke ich, dann wird auch die obere Schicht sehr leicht zu entfernen sein. Dann kommt der Kulturrassismus und der zum Teil auch biologistische Rassismus wieder durch, der Rechtsextremismus und Rassismus von jeher natürlich charakterisiert hat und ihm wesenseigen ist. Das vierte, was ich beobachte, ist, was ich Radikalpopulismus nennen möchte, was in Deutschland anders als in anderen Ländern, beispielsweise in Österreich, in Dänemark, in vielen Ländern, in den Niederlanden, wo rechtspopulistische Formationen große Erfolge schon hatten, auch bei Wahlen. In der Bundesrepublik, denke ich, ist dieser Radikalpopulismus bisher weniger stark ausgeprägt, auch wenn es ihn natürlich gibt. Radikalpopulismus begriffen als diejenige Orientierung, die ansetzt bei dem, was Karin Priester eben die Repräsentationskrise genannt hat, die Krise dieses repräsentativen politischen Systems, dass viele Menschen das Gefühl haben, die Politiker sind eine eigene Kaste, sind eine politische Klasse, mit denen ich nichts zu tun habe, die mich nur versuchen auszunehmen, die sich selber bereichern. Aber, Freak, weil du dazwischen rufst, stimmt, ich denke, in dieser undifferenzierten Form, nach dem Motto, alle Politiker sind Verbrecher, alle Politiker sind korrupt, wird zwar Stimmung gemacht gegen dieses demokratische Repräsentativsystem, aber wer noch ein bisschen Sinn für politische und wissenschaftliche Differenzierung hat, der muss doch sehen, dass genau diese Stimmung auch in der Weimarer Republik sehr stark dazu beigetragen hat, dass die Nazis, dass diejenigen, die diese bürgerliche Demokratie zerstören wollten, Auftrieb bekamen, dass sie Resonanz fanden, indem eben eine Stimmung gemacht worden ist gegen die Schwatzbude Reichstag, gegen dieses ständige nur Reden der Politiker. Und ich denke, und auch damit müssen wir uns mal beschäftigen, das, was ich jetzt als typisch für Rechtspopulismus versucht habe herauszuarbeiten, das begegnet uns fast tagtäglich in der Bild-Zeitung. Da finden wir auf der ersten Seite in der letzten Woche eine Überschrift zu den Polen, die als Hartz-IV-Betrüger den Sozialstaat Bundesrepublik ausrauben. Da finden wir auf der zweiten Seite, wie unsicher Köln ist, wegen der ganzen Kriminellen, die zum Teil natürlich oder größtenteils aus Sicht von Rechtspopulisten dann auch noch Ausländer sind, wo man dann Kampagnen gegen die Klaukids seitens des Expresses, also der rheinischen Variante einer solchen Boulevardzeitung gemacht hat, da findet man all diese Argumentationsmuster, die Politiker sind alle korrupt, das findet man in ganz, ganz vielen Artikeln Und ich denke, das nährt natürlich dieses Bewusstsein, das von Rechtspopulisten benutzt wird, um Wasser auf ihre Mühlen zu leiten. Ich will zum Schluss vielleicht noch einen Blick werfen auf die Nachfrageseite des Rechtspopulismus, weil bisher ist fast nur von uns dreien, von allen dreien, die Angebotsseite thematisiert worden. Nämlich, was ist das für eine Gruppierung, die da auftritt? Welche soziale Basis hat die? Wie agitiert die? Wichtig ist natürlich auch zu fragen, an wen wendet man sich? Und vor allen Dingen, warum ist man da relativ erfolgreich? Wir haben an der Universität zu Köln ein Forschungsprojekt, Siren, durchgeführt in 7 europäischen Ländern, wo Interviews gemacht worden sind. Und Menschen, die vor allen Dingen von Umstrukturierung im Zuge der Globalisierung, der Rationalisierung, von Deregulierung betroffen sind, gefragt worden sind, wie sie nicht einfach nur zum Rechtspopulismus, sondern wie sie zu sozialen Problemen, wie sie zum politischen System, wie sie zu ihrer eigenen Biografie und zu ihren eigenen sozialen Aussichten stehen. Und was für mich ganz frappierend war, ist die Tatsache, dass zu rechtspopulistischen Aussagen und Gruppierungen Menschen sowohl tendieren, die einen sozialen Abstieg gemacht haben oder fürchten, also fürchten zum Beispiel den Arbeitsplatz zu verlieren, aufgrund der Tatsache, dass etwa höher qualifizierte Migranten ins Land kommen oder die Globalisierung dazu führt, dass Produktion ins Ausland, in die dritte Welt, in Billiglohnländer verlagert wird, die sind anfällig für solche Propaganda rechtspopulistischer Gruppierung, aber auch andere, nämlich diejenigen, die durchaus profitiert haben vom sozialen Aufstieg, der verbunden ist mit neoliberaler Modernisierung, mit dem immer stärker werden dieses Wirtschaftsstandortes Deutschland, der sich da als Exportweltmeister profiliert hat. Diejenigen, die davon profitiert haben, von Umstrukturierung zum Beispiel im Unternehmen, auch die neigen dazu zu sagen, da kommen immer mehr von Leuten, nicht nur aus dem Ausland Migranten, sondern auch bei uns, die in der Hängematte liegen, die sich ausruhen darauf, dass ich als besonders fleißiger Bürger, der diesen Aufstieg ja nur gemacht hat im Unternehmen, weil ich so fleißig war, die sich das, was ich erwirtschafte, zusammen mit anderen in diesem Wirtschaftsstandort Deutschland unrechtmäßigerweise aneignen. Und wer das anspricht, das sind dann rechtspopulistische Gruppierungen, denen man dann auch geneigt ist, seine Stimme zu geben. Und das heißt, wir müssen im Grunde bei den Gegenstrategien gucken. Wo werden Menschen angesprochen, die durch die spezifischen sozialen Probleme dieser Umstrukturierungsprozesse negativ betroffen sind und entweder schon in Richtung Arbeitslosigkeit und Armut tendieren oder aber in den Mittelschichten Angst davor haben? Und was ist zu tun dagegen, dass andere, die aufgestiegen sind, in Form eines Radfahrers nach unten treten und nach oben buckeln? Und was kann man dagegen tun, dass in den Massenmedien, nicht nur den beiden von mir genannten, der Bild-Zeitung und dem Express, sondern auch in anderen Massenmedien, solche Stimmungen geschürt werden? Und nur wenn wir Antworten darauf finden, denke ich, können wir Pro Köln und anderen ähnlichen Gruppierungen mit Erfolg begegnen, aber nicht, indem wir uns in Seminarmarxismus ergehen. Ich würde sehr dafür plädieren, dass wir stärker fragen, was ist zu tun, und zwar gemeinsam, und weniger fragen, wo kann man denn vielleicht noch ein schönes Bonmot finden, um diejenigen, die man als Linke bezeichnet, dann vielleicht doch zu enttarnen, dass sie in Wirklichkeit gar keine Linken sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bevor wir vielleicht Rückfragen und Anmerkungen, vielleicht möchten Sie sich noch äußern zu den Sachen, die angesprochen wurden, Ihnen gegenüber? Ja, ich weiß nicht, ob meine Strippe ist. Bin ich zu hören? Ja, ne? Oder? Ist da nicht laut genug? Ja, Ich meine, es ist an sich müßig. Man erwartet natürlich jetzt eine Retourkutsche von mir auf Frau Küsken, auf die Kritik oder die Ausfälle, wie auch immer. Ich halte das relativ für müßig. Ich habe seit etwa 15, 20 Jahren einen so herzerfrischenden Seminarmarxismus überhaupt nicht mehr gehört. Dass es das noch gibt, wundert mich. Nun ja, ich weiß auch nicht, ob man das als Seminar-Marxismus bezeichnen kann. Die Position von Frank Hüsken ist schlicht die eines abstrakten Negationismus. Ich bin dagegen. Ich bin gegen die EU, ich bin gegen die Religion, ich bin gegen die Demokratie. Das sind alles gar keine schützenswerten Güter. Also im Grunde komme ich mit einer solchen Position überhaupt nicht klar und fühle mich auch nicht... Ich bin dagegen. Meine Güte. Kannst du dich bitte zurückhalten und... Aber mit der Volksverordnung kommen Sie schon besser klar, oder? Und ich sage mal generell, das ganze Publikum, jetzt Zwischenrufe sind hier nicht gewünscht. Und ich würde Sie darauf hinaus bitten, wenn das irgendwie emotional nicht haltbar für Sie ist, hier sitzen zu bleiben und irgendwie auf das Mikrofon zu warten. Also ich weiß gar nicht, was solche Anfälle jetzt lassen, dass ich mit der Volksverarmung klarkomme. Wieso? Das steht im Raum, das ist eine Unterstellung. Ganz im Gegenteil, damit komme ich überhaupt nicht klar. Und ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt so eine Position hier auf mich ziehe. Durch Reduktion auf ein Kommunikationsproblem, aber ich habe, du hast jetzt bitte nicht die Rede hin, okay? Es haben sich Leute gemeldet. Ja, gut. Also das ist ich überlasse dem Moderator, dass er mal vielleicht hier die Wortmeldung ordnet. Weil wenn was so anfängt, dann geht das auch so weiter, das ist das Problem. Ja. Wollt ihr weiter ausführen? Wenn nicht, würde ich das Mikrofon reinreichen. Vielleicht nur zur sogenannten Kommunikationsstörung. Es ist nun mal eine Tatsache, dass wir auf politischer Ebene, was heißt ja gar nicht, dass ich politökonomische oder ökonomische Probleme nicht zur Kenntnis nehme. Es steht auf einem anderen Blatt. Aber auf politischer Ebene haben wir eine Veränderung der Parteienlandschaft, die mit der Krise der Volksparteien zu tun hat. Nun kann man sagen, das ist alles unerheblich, ich sehe mir diese politische Ebene gar nicht mehr an, weil für mich also nur die große Kapitalismuskritik im Vordergrund steht. Auf der Ebene argumentiere ich nicht, sondern es ist nun mal so, dass sich Menschen, wie ja auch Christoph Butterwegge gesagt hat, zunehmend von politischer Repräsentation im Stich gelassen fühlen. Das kann man doch nicht wegleugnen. Die Zahlen sprechen dafür, die Wahlbeteiligung oder die Mitgliedschaften in diesen Parteien. Und dass sich neue Formationen hier bilden, die dieses Potenzial zu absorbieren versuchen, zeigt ja das, worüber wir hier diskutieren, nämlich die neuen populistischen Bürgerbewegungen, die sich eben nicht mehr als Parteien im herkömmlichen Sinne konstituieren, sondern als besonders bürgernahe Allianzen für Bündnis für Freiheit und Ähnliches. Und darum geht es doch, dass wir diese neuen Organisationsformen und auch die neuen Inhalte, die partiellen Inhalte, die damit verknüpft sind, näher analysieren. Also beispielsweise dass eine Distanz zu explizit völkisch-nationalistischen Inhalten bei diesen populistischen Bewegungen festzustellen ist und eine Verknüpfung auch mit neoliberalen Inhalten, wobei ich sehr wichtig finde, was Butterwegge gesagt hat, dass es nicht nur die Opfer der neoliberalen Deregulation sind, die sich solchen Bewegungen zuwenden, sondern teilweise ausgesprochen die Initiatoren dieser populistischen Bewegung Gewinner dieses Neoliberalismus gewesen sind. Ja, aber da waren weitere Wortmeldungen, vielleicht sollte man die erstmal anhören. Ja, ich möchte Sie beide ansprechen, Frau Priester und ich weiß Ihren Namen leider nicht mehr. Ja, Sie haben kritisiert an Frau Küskens Vortrag, er sei nicht differenziert genug oder Sie möchten gar nicht erst dagegen argumentieren. Mir scheint aber, dass in Frau Küskens Vortrag der rechte Populismus kritisiert wurde, dass auch die Demokratie kritisiert wurde. Und wenn Sie möchten, dass das differenziert betrachtet wird, dann würde mich schon interessieren, wie diese Kritik denn aussieht oder ja, was Sie selbst daran zu kritisieren haben oder nicht zu kritisieren haben. Denn wenn Frère Küsken sagt, Europa ist nicht der friedliche Haufen, den er uns immer vorgestellt wird, ist das ja auch ein Argument, auf das man antworten könnte, wenn es einen interessiert. Also ich wollte auch was zu Ihnen beiden sagen und es handelt sich da ein bisschen um den gleichen Tenor. Sie haben beide vorgestellt, was Rechtspopulismus ist und Sie haben die Begriffe auch definiert und sehr lange ausgeführt. Aber was mir bei Ihnen gefehlt hat, ist ein Schluss, was eigentlich die Ursachen des Rechtspopulismus sind. Sie haben den aufgeteilt in 5 verschiedene Kategorien. Sie sind nicht zum Schluss gekommen, dass Sie gesagt haben, das ist falsch, weil, sondern Sie haben immer nur gesagt, das stellt eine Gefahr für die Demokratie dar. Und die Demokratie, die in unserem Lande zu so etwas zustande ist, wie ein Überwachungssystem, was seinesgleichen sucht, eine Ausländerpolitik, die etliche Leute verhungern lässt, eine Verarmungspolitik, wo schon klar ist, dass bei einer Überschwemmung die Leute über ihr gesamtes Leben hin verschuldet und ruiniert sind, eine Politik, wo deutsche Truppen die Freiheit am Hindukusch verteidigen und andere Leute erschießen, dass diese Demokratie dann nur im Vergleich zum Faschismus gut aussieht, das ist eine vollkommen falsche Fragestellung. Man kann doch nicht die Demokratie hochleben lassen, indem man sie mit dem Faschismus vergleicht, sondern muss sich die Frage stellen, in was für einer Gesellschaft wollen wir denn leben? Und da sagen Sie, ja, immerhin ist Demokratie noch besser als Faschismus. Ja, das mag von mir aus sein, dass die noch keine KZs... Ja, das ist so. Dass die noch keine KZs gebaut haben, ist aber doch keine positive Bestimmung davon. Also... Demokratie ist gut, weil es kein Faschismus ist. Das ist kein Argument für die Demokratie. Wenn man jetzt sagt, in einer Gesellschaft, in der ich gerne leben will, möchte ich mich gar nicht Gedanken darum machen, ob ich morgen meinen Arbeitsplatz behalten will und möchte ein möglichst vernünftiges Leben führen, dann sind sowohl Demokratie wie auch Faschismus 2 Regierungsformen, die für mich nicht in Frage kommen. Und sich jetzt auf den Punkt zu stellen, zu sagen, naja, aber dann muss man doch die Demokratie verteidigen, das ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Idealismus, weil die Demokratie, wie sie existiert, ruiniert wahrscheinlich die Lebensgrundlage aller hier sitzenden Leute. Ich möchte mal zu Bezug nehmen auf was gestern schon für Diskussionen waren, da wurde gesagt, glaube ich, von jemandem fürs Bündnis ums Ganze, ohne Kampf gegen die Nazis geht es nicht, aber der Kampf gegen die Nazis ist nicht die Hauptsache, ist eigentlich nicht das eigentliche Anliegen der Linken, weil das eine antikapitalistische Position ist. Das finde ich völlig richtig. Das heißt, umgekehrt, wer nicht bereit ist, auf der Straße und überhaupt gegen Nazis zu kämpfen, ist eigentlich für weitergehende Ziele völlig verloren, weil der Kampf der Nazis gegen die Linke und gegen Immigranten und Juden und so weiter ist der schärfste Vorstoß, den man sich vorstellen kann. Wenn man dem nicht entgegentritt, glaube ich nicht, dass man dann anderen weit größeren Sachen entgegentritt. Zur Position deshalb vom Referenten Heusken. Ich habe überhaupt kein Problem mit seiner Kritik an dem staatstragenden Reformismus. Das wäre blöd, ihm dazu widersprechen. Die Kritik trifft meiner Meinung nach weitgehend. Das Problem ist eigentlich die grundlegende Position und ich will das nur mal verdeutlichen, wenn ein Nazi-Trupp irgendwo ein Haus angreift, wo ausländische Menschen leben, dunkelhäutig und so weiter, und die Antifa stellt sich dagegen. Und der Referent Huisken wohnt da. Reiht er sich ein in diesen Protest, in diese Verteidigung von den, oder nicht? Oder ruft er aus dem Fenster, ich kritisiere das alles. Ja? Das ist das Problem. Aufklärung ist unheimlich wichtig. Ja, Aufklärung über Kapitalismus und die ganzen Zusammenhänge. Aber Aufklärung kann eigentlich nur in Kämpfen stattfinden. Eine Bewusstmachung kann nur in Kämpfen stattfinden und die kann nur stattfinden, wenn man an Kämpfen teilnimmt. Ja, und das ist das grundlegende Problem, dass hier eine Kritik gemacht wird, typisch deutsche Kritik. Da hat der Marx schon sehr viel dazu gesagt und daran wird sich auch nichts ändern. Dann die Punkte. Ja, ich habe es halt mit Begrifflichkeiten. Also ich habe gestern schon gesagt, der Begriff Linke ist mir einfach zu leere Worthülse. Mein Bezugspunkt ist Emanzipation, weil ich habe weder was mit Trotzkisten, Maoisten, Stalinisten gemeinsam, noch mit Sozialdemokraten, Linksparteilern oder Grünen. Deshalb würde ich dann bleiben aber nicht mehr viele über. Ja, bleiben auch nicht mehr viele über. Das ist ja das Problem. Das ist aber das dann schön. Das ist ja genau das Problem. Wenn man alle kritisiert hat, uns bleibt ich keiner mehr ja über. Ich komme ja auch auf die Lafontaine-Geschichte. Das kommt ja gleich. Dann, da habe ich ein Problem mit der Begrifflichkeit Volk, die hier mal so locker durchging. Da empfehle ich gerade nur den Diskurs, gerade der jungen Freiheit, um diesen Bundestagsinitialien, dem deutschen Volke, auf die Webseite des offiziellen Bundestages zu gehen. Unter Bevölkerung ist der gesamte Debatte um Bevölkerung oder Volk dokumentiert. Das ist eine Nachhilfestunde, dieser Diskurs, der genau um diese Begrifflichkeit Bevölkerung und Volk geführt wurde. Dann der Begriff Ausländer. Wer Menschen in In- und Ausländer unterteilt, in eigene und Fremde, reproduziert Rassismus. Punkt. Da will ich jetzt gar nicht mehr weiter ausführen. Ihr benutzt den so selbstverständlich. Das hatte hier keiner getan. Wir haben die ganze Zeit alle von Ausländern, Ausländerfeindlichkeit geredet. Das ist hier ganz normal. Ja. Und jetzt als letztes noch Islamophobie. Also bevor ich dann den Lafontaine abhake, Islamophobie. Also soweit ich informiert bin, es gab da ja auch diverse Publikationen, ist dieser Begriff als Kampfbegriff in der islamischen oder in der britischen Community geprägt worden und ist ein Kampfbegriff. Phobie hat ja auch was Krankhaftes, ist ja eine Krankheit, wenn man weiß, und so weiter. Also irrational und. Islamkritik ist also irrational. Jetzt zu Lafontaine. Also dieser Lafontaine-Vergleich. Also Ahmadinejad hat ja jetzt gerade sich, ich bin gleich fertig, hat sich ja jetzt gerade geäußert zu der Konferenz von ProKöln. Das wurde ja abgefeiert, sowohl bei Alter Media, bei der Jungen Freiheit auf der Webseite, wie bei ProKöln. Und Lafontaine hat ja durch seinen Lautsprecher Elsässer, der gerade in Berlin hier die zweitägige große Verschwörungspräsentation seines neuen 11.9. Buch mit allen Verschwörern, mit von Bülow, mit Bröckers, mit den ganzen Antisemiten, zwei Tage Riesenshow, Elsässer, der Lautsprecher von Lafontaine, junge Weltschreiber früher, jetzt neues Deutschland. Der hat ja immer wieder auf den Veranstaltungen gesagt, Lafontaine will nach Teheran, er will Ahmadinejad besuchen. Und er hat es ja bis zuletzt nicht aufgegeben. Das hat ja immer nur auf der Veranstaltung mit Dr. Seltsam und Elsässer hat Lafontaine gesagt im Kino Babylon, ja, ich will da noch hin. Das ist ja nur an Terminschwierigkeiten gescheitert. Und es ist nicht nur irgendwie diese Fremdarbeiterrede, da sind noch andere Sachen. Das ist seine Hetze gegen die Russlanddeutschen. Und als letzter Satz jetzt, ich empfehle die Jungle World zur Asylabschaffung, jetzt die Replik auf damals nach Rostocker Pogrom. Wer war in der ersten Reihe Asylabschaffung? Kamerad Lafontaine aus deiner Partei. Ganz hinten bitte, in der Mitte. Ja, ich wollte was sagen zu dem Rechtspopulismus Nazis. Ich fand es ganz richtig zu sagen, dass die Nazis diejenigen sind, die diese ganzen jetzt mit anderen Worten bezeichneten Ausdriftungen steuern und dass die Nazis zwar ein Netzwerk haben, aber dabei natürlich auch im geeigneten Moment streng hierarchisch organisiert sind. Das scheint mir auf jeden Fall auch sehr klar und wichtig zu sein. Und mir fällt so eine alte, schöne Parole dazu ein, Nazis morden, der Staat schiebt ab. Das ist das gleiche Rassistenpack. Ich denke mal, wenn man sich das Verhältnis von den Nazis zu diesem Staat anschaut, dann weiß man auch, wozu die Nazis da sind und was der Staat für Ziele verfolgt. Das sieht man bei jeder Antifa-Demo, wozu die Polizei da ist. Und daran sieht man auch, wieso das Problem so groß ist mit den Nazis. Und man hat es eben nicht nur mit den Nazis zu tun, sondern mit dem gesamten Staat. Und ich glaube, das ist hier viel zu wenig gesagt worden. Und dieser Zusammenhang ist auch vom Podium irgendwie nicht benannt worden. Und wir müssen deswegen überall, wo wir es können, so stark wie möglich mobilisieren. Wir müssen aber vor allen Dingen auch sagen, warum die Nazis so stark sind. Vorhin wurde auch ganz richtig gesagt, dass Hitler in Deutschland von den Nazis irgendwie nicht hochgelebt werden lassen kann, aufgrund der Geschichte von 45. Aber aufgrund dieser Geschichte kann man auch sehen, dass nach 45 die deutschen Imperialisten dafür gesorgt haben, dass die Nazi-Bewegung eben nicht vernichtet wurde, sondern dass sie sich in allen möglichen Ausfransungen über die ganze Welt ausgebreitet haben und dort ihre Rückzugsgebiete hatten. Ich nenne da als zum Beispiel so ein Land wie Ägypten, aber auch Syrien. Da gibt es viele Bereiche und Zusammenhänge. Und man muss immer wieder und überall genau diese Hintergründe und die wahre Gefahr und die Stärke der Nazis aufgrund der Beziehung zu diesem Staat und seiner Interessen sehen und angreifen. Und dann weiß man auch, warum man gegen ProKöln vorgehen muss und warum man auch in anderen Bereichen auch gegen weichgewaschene Nazis vorgehen muss. Man muss eben einfach diese Wurzeln aufdecken. Ja, ich möchte mich an Herrn Huskin wenden. Ich bin ja gerne für eine marxistische Grundkritik zu haben. Finde ich sehr schön, dass die dann auch kommen. Dann aber vielleicht dort der Wunsch ein bisschen differenzierter und ein bisschen besser als alleine wir hier unten gegen die da oben, was so ein bisschen das Gefühlte war. Irgendwie habe ich die ersten, zumindest schon auf den ersten 100 Seiten des Kapitals ein bisschen mehr gedacht, stände da drin. Was ich dann noch sagen wollte, aber, und das ist dann vielleicht die Frage, und war schon, fand ich das Stärkste, was Herr Butterberger gesagt hatte vorhin, als Antwort auf Sie war, gilt es nicht schon, das Schlechte gegen das Schlechtere zu verteidigen? Und da wende ich mich auch gegen den Redner, der da hinten vorhin gesagt hat, nur dass Sie keine KZs gebaut haben, ist irgendwie der Unterschied. Also ich sehe da doch noch wesentliche Unterschiede, dass wir zum Beispiel ja, bravo. So, dass also wir hier sowas machen. Mal. Also, ich hätte im Vornherein schon gesagt, also bitte diese Bekundung von Sympathien und so weiter, könnt ihr euch das Ende aufheben oder vielleicht danach ein Schulterklopfen, hast du gut gesagt oder so. Weil im Gegenzug werden die Leute dann andersweitig nicht bejubelt, sondern ausgebuht, die vielleicht eine andere Meinung haben. Also sollte man das irgendwie versuchen, neutral zu halten. Herr Huisten, bitte. Es haben sich eine Reihe von Punkten auf meinem Zettel angesammelt. Ich will ein paar abarbeiten. Ich möchte zunächst mal sagen, die Schublade Seminarmarxismus ist inzwischen angesichts der Universitätslage ein Ehrentitel. Wo gibt es hierzulande noch Seminare, wo tatsächlich Marxismus gemacht wird? Möchte ich gerne mal wissen. Also ich nehme das als Ehrentitel, obwohl es natürlich als eine Denunziation gemeint ist. Eine Denunziation des Inhalts, ich würde da bloß theoretisieren. Statt, ja, was eigentlich, liebe Seminar, liebe Kollegen der Universität, statt was eigentlich? Das ist sein Hinweis. Statt mich an Kämpfen zu beteiligen, die ich gerade kritisiere, das mache ich nicht. Ich beteilige mich nur an den Kämpfen, die ich für richtig halte. Also diese Vorwürfe, ich würde nichts machen, die von Ihnen vor allen Dingen gekommen sind, lösen sich immer auf, ich würde mich nicht an den Kämpfen beteiligen, die ich gerade kritisiert habe. Ja, bin ich denn verrückt? Ich sage ja auch nicht, die Kritik an Ihnen ist, dass Sie sich ja nicht an den Kämpfen beteiligen, die ich für richtig halte, sondern ich kritisiere Argumente. Das ist das Erste. Das ist das Erste. Das Zweite. Lieber Christoph, lieber Kollege Butterwege, lass das mal sein. Ich habe nicht Demokratie und Faschismus gleichgesetzt. Ich habe über Demokratie und Rechtspopulismus geredet. Und da habe ich Unterschiede gemacht in der Art und Weise, wie Sie mit den Muslimen, mit den Ausländern, also mit der Fremden- und Ausländerfeindlichkeit umgehen. Und ich habe gesagt, worin Sie die Gemeinsamkeiten machen. Das müsste doch deutlich geworden sein. Also lass das bitte, wenn du was dagegen hast, dann sag, Einwände gegen die Identität im Ziel, Volkseinheit plus Wertegemeinschaft. Das wollen beide, unterschieden in der Art und Weise, wie sie es wollen. Die einen sind Ausgrenzungsrassisten, ich wiederhole es einfach nochmal, und die anderen sind Integrationsrassisten. Ein riesengroßer Unterschied in der Art und Weise, wie sie umgehen, wenngleich sie dasselbe Ziel verfolgen. Genau dasselbe, auch, das ist, weißt du, das ist doch irgendwie blöd. Ich sage, stimmt, wenn darauf verwiesen wird, dass hierzulande tatsächlich große Teile der Bevölkerung wissen, allerdings sie ziehen die falschen Schlüsse draus, sie wissen es aus Erfahrung, wer ihnen es eingebrockt hat, dass sie kurz vorm Existenzminimum oder sogar schon drunter leben. Das wissen sie, das ist die Herrschaft der regierenden Parteien. Sie ziehen leider falsche Schlüsse draus, habe ich auch schon gesagt. Wenn ich sage, stimmt, mir denn vorzuhalten, ich hätte eine Vorstellung von Politik, die Politik zu Verbrechern und zu Korrupten macht. Das Gegenteil ist der Fall. Also so weit müsstest du mich wirklich aus den meinen Publikationen kennen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Skandal ist rechtsstaatlich. Rechtsstaatlich ziehen Sie Agenda 2010 durch. Rechtsstaatlich machen Sie Leute zu armen Menschen. Rechtsstaatlich verfolgen Sie Kriegsziele jenseits der Grenze. Und Korruption? Ich will ja gar nicht leugnen, dass es auch Korruption gibt. Aber das ist nicht meine Kritik. Meine Kritik ist nicht, dass sich Politiker privat bereichern. Da schaue ich mir bloß noch Ihre Diätenerhöhungen an, dann weiß ich, dass Sie es gar nicht nötig haben. Sondern meine Kritik ist der Inhalt Ihrer Politik, die Sie rechtsstaatlich durchziehen. Nimm das bitte mal zur Kenntnis und lass diese albernen Vorwürfe. Drittens. Auf, ich weiß nicht genau, wer das gesagt hat. Den Zusammenhang von Demokratie und Rechtspopulismus von mir aus bis hin aus dem Rechtsextremismus. Es gibt in der Ankündigung von eurem Kongress hinten einen Satz, der heißt, es ist ganz klar, dass der Kampf gegen den Rechtspopulismus sich zugleich gegen den Sumpf richten muss, aus dem er kommt, und der Sumpf sei der demokratische Kapitalismus. Diesem Satz stimme ich zu, wenn er nicht folgendermaßen gemeint ist. Da warte ich auch nochmal auf eine Aufklärung. Den kann man richtig und den kann man falsch auflösen. Richtig hieße er in der Tat, die herrschende Demokratie, die herrschende Kontrolle, Sicherung des globalen Kapitalismus als Standortpolitik, nationaler Ökonomie, Standortpolitik, die bringt Formen des Bürgernationalismus hervor, der sich als enttäuschter Nationalismus gegen die Regierungsparteien wendet. Das ist die richtige Abteilung. Der Sumpf ist der hier produzierte Bürgernationalismus, der den Leuten schon vom ersten Schuljahr an beigebracht wird, in allen möglichen Abteilungen. Mit dem großen Wir fängt's an und es hört auf bei Schwarz-Rot-Gold zur Europameisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft und ähnlichen ekelhaften, orgiastischen, nationalistischen Veranstaltungen, die aber wunderbar zu funktionalisieren sind für die Herstellung der Volkseinheit als Wertegemeinschaft. So, dann ist es korrekt, wenn es so gedacht wird. Dann folgt daraus aber, bitteschön, wir schauen uns mal den Sumpf an. Und jetzt bin ich ganz anderer Auffassung als die Antifaschisten hier im Raum. Dann schauen wir uns mal den Sumpf an. Der Sumpf hat offensichtlich genug Gegenstände der Politik, die es zu kritisieren gibt. Erstens, er ist die herrschende Politik. Das muss man doch den Antifaschisten immer sagen. Die reden von einer Gefahr, die gar nicht real ist. Die kommt in der Zukunft vielleicht mal irgendwann, obwohl ich da auch anderer Auffassung bin als die meisten Antifaschisten. Real ist die Gefahr, die von der herrschenden Demokratie auf die Leute, auf die Inländer und Ausländer, auf das Inland und auf das Ausland ausgeht. Das ist doch erstmal der Punkt. Und Sie sitzen hier immer auf dem falschen Gang, Herr Veranstaltung. Ja, ich bin auch auf der falschen Veranstaltung. Die falsche Abteilung Sumpf. Ich will das mal, weil ich es einfach wissen möchte. Das ist eine Frage auch an die Veranstalter. Die falsche Abteilung Sumpf hieße, ich kritisiere am demokratischen Kapitalismus nur, dass er noch was Schlimmeres hervorbringen kann. Das wäre falsch. Richtig, wie gesagt, die umgekehrte Abteilung, das ist der Sumpf. Ich mache mir mal klar, der hiesige Rechtspopulismus und der Rechtsextremismus sind das Produkt einer hier durchgeführten und leider fürchterlich erfolgreichen Nationalerziehung. Und diese Nationalerziehung braucht es als die Form des freiwilligen Bürgergehorsams zu all dem, was diese Regierung mit den Leuten anstellt. Daraus folgt, für mich, und bei den Kämpfen sehe ich dich übrigens nie, ne? Aber es ist ein absurder Vorwurf, merkst du ja selber. Daraus folgt für mich, den Nationalismus der Bürger und die nationalistische Erziehung, die dem hiesigen Bürger, zu den hiesigen Bürgern von klein auf eingetrichtert wird, die anzugreifen. Und die anzugreifen heißt zugleich, nicht nur der Gefahr des Faschismus wehren, sondern zugleich den Leuten die Augen darüber öffnen, dass die Heimat, von der sie meinen, das sei ihre und da seien sie gut aufgehoben, eine Lüge ist, die sie sich zurechtlegen und die dann in der Verlängerung dazu führt, die Lüge in der Verlängerung dazu führt zu sagen, wenn es mir hier schlecht geht, kann es unmöglich an meinem Vaterland liegen, es ist ja meins, sondern kann immer nur an den Fremden liegen. Das ist der Kampf, der geführt werden muss. Ja, ich finde, dass Marxismus an die Hochschule gehört, aber ich fürchte, dass und hoffe auch, Gesellschaftskritik, Kapitalismuskritik zumindest mit zu repräsentieren. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass eben diese Form von Auseinandersetzung überhaupt nicht politisch dazu führt, dass man als Linke beispielsweise gegen rechtspopulistische Bestrebungen erfolgreich sein kann, sondern ich habe den Eindruck, dass das zum Linkssektierertum führt. Man sucht keine Bündnispartner, um erfolgreich zu sein in politischen Auseinandersetzungen, sondern man sucht möglichst bei Bündnispartnern. Und da hat Freerk dann gesagt, anders als die Antifaschisten hier im Raum bin ich der Auffassung das. Also am Ende ist da noch einer und eine kleine Sekte um ihn rum, die alles durchschauen, und die anderen hat man so kritisiert, dass überhaupt niemand überbleibt. Hier der Diskussionsredner hat ja sehr schön aufgezählt, mit wem er alles nicht zu tun haben kann. Grüne, Linke und alle möglichen anderen und am Sozialdemokraten ohnehin nicht. Und am Ende weiß ich wirklich nicht, wie man noch handlungsfähig sein will, sondern am Ende bleibt wirklich niemand außer einem selber mehr über. Und dann ist man fürchterlich stolz und glaubt, auch das noch möglichst als marxistisch bezeichnen zu können. Ich denke, wer ein bisschen weiß, wie Marx versucht hat, auf die deutsche Arbeiterbewegung einzuwirken, dann müsste er eigentlich wissen, dass das sozusagen nie Inhalt dessen war, was bei Marx und Engels jedenfalls Gegenstand ideologischer, wissenschaftlicher Beschäftigung war. Sondern die haben gerade versucht, bei den Gegnern, also bei denjenigen, die politisch beim Kapital, die dort beheimatet waren, Risse zu finden, Widersprüche aufzuzeigen. Aber hier wird versucht, sozusagen innerhalb der Linken möglichst nicht mehr bündnisfähig zu sein, nicht mehr erfolgreich handeln zu können. Und ich habe überhaupt jetzt erst verstanden, warum der Moderator am Anfang dieser Veranstaltung gesagt hat, man solle doch möglichst versuchen, die Diskussion so zu führen, dass man sich hier nicht zerfleische und so weiter. Ich habe erst gedacht, wenn man einen Kongress macht, der sich doch, wenn ich das richtig verstehe, richtet gegen diesen Anti-Islamisierungs- oder Anti-Islam-Kongress von Pro-Köln und gegen all das, was Pro-Köln mit in dieser Stadt zumindest repräsentiert, dann muss doch das Ziel sein, möglichst viele Bündnispartner zu gewinnen, um dort am 20. September, aber auch weit darüber hinaus, solchen Kräften etwas entgegensetzen zu können. Und da kann doch nicht das Ziel sein, möglichst bei denjenigen, die hier sind, überall sozusagen zu finden, dass die eigentlich zur Linken gar nicht dazugehören. Und am Ende ist man auch noch stolz, wen man alles ausgegrenzt hat. Aber das ist so. Und wenn dann jemand sagt, und jetzt komme ich mal zu den theoretischen Kuriositäten, die hier zur Sprache gebracht worden sind. Wenn jemand sagt, die Demokratie ruiniert die Lebensgrundlagen der Leute. Ja, aber das ist doch nicht die Demokratie, die das tut, sondern das sind Kräfte, die, wenn wir es jetzt versuchen zu analysieren, dazu führen müssen, dass man Kapitalismuskritik leistet. Die habe ich aber nicht gehört. Ich habe gehört, dass der Rechtsstaat zu verwerfen ist. Ich habe gehört, dass die Demokratie nicht zu verteidigen, sondern zu verwerfen ist. Ich habe gehört, dass angeblich alle diejenigen, die den Standpunkt nicht teilen, ausgegrenzt werden. Das habe ich gehört. Und Ich denke, wenn ich dann gefragt werde, zum Beispiel nach meiner Einschätzung zur EU, dann hat das eigentlich auf diesem Kongress zu dem Thema eigentlich nichts verloren. Aber da werde ich wahrscheinlich sogar ähnlich kritisch wie Frère Küstgen sein. Ich halte nämlich das für eine Institution, die gegenwärtig nach neoliberalen Prinzipien versucht, auf Grundlage der Lissabon-Strategie dem US-Imperialismus etwas entgegenzusetzen, und zwar so, dass man erfolgreicher ist als dieser Hauptkonkurrent in der Welt. So, das heißt, ich bin kein glühender Verfechter dieser EU, sondern ich bin ein Kritiker. Und ich würde bei einer Abstimmung beispielsweise, die es hier im Lande leider nicht gibt, zu dem entsprechenden Lissabonner Vertrag natürlich Nein sagen. Das heißt, aber ich übe eine Kritik, die sich nicht richtet gegen die Demokratie, sondern die sie verteidigt. Wenn hier auch jemand gesagt hat, der Überwachungsstaat, dann ist das doch nicht die Repräsentanz der Demokratie, sondern der Überwachungsstaat trägt dazu bei, diese Demokratie, diese bürgerliche Demokratie immer mehr abzubauen. Und dagegen muss gemeinsam, wie ich finde, gekämpft werden. Aber doch nicht agitiert werden gegen die Demokratie schlechthin, mit dem Ziel, möglichst keine Bündnispartner mehr zu haben in Gewerkschaften, in Kirchen, in Wohlfahrtsverbänden, bei Attac und anderswo. Das kann doch nicht das Ziel sein, sondern das Ziel muss doch sein, möglichst viele Menschen zu gewinnen. Und möglichst viele Menschen gewinne ich doch nicht, indem ich, auch das habe ich hier rausgehört, so ähnlich wie eben bei denjenigen, die eher auf der extremen Rechten beheimatet sind, und auch bei denjenigen, die eine undifferenzierte Populismustheorie vertreten, dann plötzlich Oskar Lafontaine und seine Partei zum Lieblingsgegner stilisiert wird. Das kann doch sozusagen nicht, ist doch absurd, wie Karin Priester gerade zu Recht sagt. Und das heißt, da verlaufen unsere Differenzlinien. Unsere Differenzlinien laufen nicht da, wo sie jemand vermutet hat beim Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. Den kritisiere ich genauso wie jeden Militarismus, wahrscheinlich mit diesem Diskussionsredner. Aber das ist doch hier nicht der entscheidende Punkt, sondern hier ist der entscheidende Punkt, dass man Rechtsextremismus, Rassismus und auch Rechtspopulismus nur erfolgreich bekämpfen kann, wenn man übrigens bis in das bürgerliche Lager hinein Verbündete findet. Denn woran ist denn am 30. Januar 1933 und danach? Woran ist denn diese Weimarer Republik, die kein Idealzustand war? Aber wodurch ist die denn dann abgelöst worden von einem System, das KZs gebaut hat und das Faschismus war? Das ist doch passiert, weil die Arbeiterbewegung, Sozialdemokraten und Kommunisten es weder verstanden haben, zusammenzuarbeiten, noch verstanden haben, bis ins bürgerliche Lager hinein Verbündete dafür zu finden. So, und natürlich sind wir nicht 1933, und ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht diesen Eindruck zu erwecken versuchen, weil Dramatisierung. Was gibt es denn da zu lachen? Ich habe jetzt einen historischen Rückblick dergestalt getätigt, dass ich der Auffassung bin, eine Rechtsentwicklung, die auch nicht 1933 eingesetzt hat, sondern lange vorher, muss möglichst in den Anfängen bekämpft werden. Und sie muss so bekämpft werden, dass man möglichst alle diejenigen Kräfte mit in ein solches Bündnis hineinnimmt, in ein antifaschistisches Bündnis, die zum Beispiel als Anhänger einer bürgerlichen Demokratie politisch vielleicht eine ganz andere Auffassung haben als ich. Aber die werde ich doch gewinnen müssen. Und ich werde auch gegen Pro-Köln und gegen rechtspopulistische Gruppierungen, werde ich auch innerhalb der Sozialdemokratie, innerhalb der FDP, bei den Unionschristen, in allen diesen Parteien versuchen müssen, Widerstände zu mobilisieren. Nur wenn ich das schaffe, als Linke, womöglich als seminarmarxistische Linke, die überhaupt keine Verbündeten mehr hat, werde ich dieser Herausforderung nicht gerecht werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir am Vorabend eines 30. Januar 1933 stehen, sondern es hat damit zu tun, dass, wenn meine Analyse richtig ist, dass diese neoliberale Globalisierung diese bürgerliche Demokratie auch aushöhlt, zum Beispiel indem sie immer mehr Überwachungssysteme installiert, indem sie immer mehr Daten von den Bürgerinnen und Bürgern einfordert und die auch entsprechend zur Kontrolle dieser Bürger benutzt. Das zu verhindern, sind wir doch berufen. Und ich verstehe Linke so, dass wir Differenzen haben, die richtig sind, die man auch zur Kenntnis nehmen muss, Aber diese Differenzen dürfen nicht auf eine Art und Weise thematisiert werden, dass überhaupt keine Zusammenarbeit mehr möglich ist. Und für mich gilt, als Lehre aus dem Faschismus, nicht als eine Parallele, dass der wieder vor der Tür stünde, aber als eine Lehre aus dem deutschen Faschismus, dass man dieses Bündnis suchen muss und dass man es nicht zerstören darf, indem man als Kritikaster auftritt und bei so einer Veranstaltung dann über das eigentliche Thema Pro Köln und wie man Pro Köln und diesen Kongress bekämpft, überhaupt nicht gesprochen wird. Können wir mal Punkt jetzt bitte? Wir haben noch eine Redemeldung bitte. Ich tut mir leid, ich ignoriere Sie jetzt schon völlig, also weil Ihre Zwischenrufe so die Reihe. Das Recht, sich zu nein. Er kann also Scheiße über mir erzählen, er hat mir nicht zugehört, er hat mir meine Sachen und verzichtet. Darf ich? Ich arbeite mit Grünen zusammen, ich arbeite mit Sozialdemokraten, die vernünftig sind. Es gibt gerade einen Redebeitrag und jemand hat das Mikrofon. Ich nehme das jetzt mal als Aufforderung, dass ich reden darf. Ich finde, das ist, war jetzt auch ein bisschen zu stark von dir, Christoph, dass du ihm jetzt, sozusagen, wir diskutieren ja nicht, ihm Freek Hüsken jetzt vorzuwerfen, dass er sozusagen die Volksfrontstrategie, die hier gefordert wäre gegen rechts, dass er die torpediert mit solchen Redebeiträgen, die er gemacht hat. Wir sind ja nicht auf der Straße bei der Demonstration, sondern das ist ja hier, ich verstehe das auch so als Debattenkongress. Und hier finde ich, da kann man auch mal Polemiken von sich geben, da kann man auch mal eine scharfe Position vertreten und auch sich gegenseitig angreifen. Und ich fand auch diese Moderationsbemerkung, die am Anfang kam, das war mir auch schon ein bisschen zu harmonistisch. Also ich finde es dann schon richtig, wenn die Meinungen nochmal aufeinanderprallen können, auch irgendwie Meinungen, die man vielleicht für exotisch oder sektiererisch hält. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich eine dazu beisteuere, weil ich fand nämlich eigentlich die Frage in deinem Vortrag, dem Vortrag von Freek Hüsken, fand ich eigentlich eine Frage, die er am Ende gestellt hat, ziemlich wichtig, nämlich die, warum die Objekte der herrschenden Politik des Sozialterrors, also du hast es jetzt Volksverarmung genannt, aber des Sozialterrors und der Entwertung der Menschen, warum die Objekte dieser Politik eigentlich nicht linke Positionen, sondern rechte Positionen vertreten. Und ich habe sogar in dem, was viele von ihrer Klassenlage her ja eigentlich tun müssten. Und in dem Vortrag und den Kriterien, die der Christoph dann mal für die Analyse von Rechtspopulismus gebracht hat, oder diese Themenfelder, da gibt es vielleicht auch ein paar Antworten drin. Also diese in der ganzen, vielleicht ist, also meine Antwort wäre jetzt erstmal die, obwohl wir am Ende der Veranstaltung sind, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die linken Positionen oder die linken Meinungen oder das, was wir für links halten, sich gar nicht so scharf und so deutlich und eindeutig von rechten oder rechtspopulistischen Positionen unterscheiden. Also sehen wir zum Beispiel mal Fragen, wenn auch von sogenannter linker Seite aus die Profitmaschinerie des Kapitalismus positiv angesehen wird und gesagt wird, wir brauchen Unternehmertum, die Energien des Unternehmertums. Wenn von linker Seite aus oder von selbstbezeichneter linker Seite aus Sozialabbau betrieben wird, Wasserversorgung in den Städten zerstört wird und privatisiert wird, wenn unter dem Namen der Menschenrechte von Grünen Krieg geführt wird oder für die Grünen für den Krieg einstehen, wenn auch von linker Seite aus sowas wie bei Attac beispielsweise Gleichstellungen gemacht werden zwischen dem Kampf zwischen der Ermordung der Juden im Warschauer Ghetto und dem palästinensischen Freiheitskampf, um mal sowas zu nehmen, also Antizionismus und Antisemitismus irgendwie zusammengeworfen werden. Und wenn in der Frage, wie du das jetzt genannt hattest, du hattest gesagt, Systempopulismus, also das heißt, wenn tatsächlich mal eine praktische, radikale Systemkritik von unten am herrschenden System, am Polizei- und Sicherheitsapparat stattfindet, wie am 2. Juni in Rostock, Widerstand gegen die Polizeigewalt, dann distanzieren sich sehr viele Linke davon und von dem schwarzen Block. Und wenn man solche sozusagen gar nicht in der Lage ist, so eine Differenzierung zwischen linkspopulistisch oder zwischen rechtspopulistischen und linken Auffassungen zu machen, dann ist vielleicht auch klar, dass die Wirksamkeit oder die Möglichkeit auf Modernisierungsverlierer und Modernisierungsverlierer auf solche Leute einzuwirken und da ein Angebot zu machen, dann sind einem da auch die Möglichkeiten verstellt. Und daran, finde ich, kann man auf dem Debattenkongress auch nochmal was mehr arbeiten, durchaus in scharfer Kontroverse und indem man sich streitet, wobei ich das auch natürlich sozusagen den tausendsten identischen Zwischenruf muss man sich wirklich nicht anhören, aber also so eine Schärfe kann ruhig in der Diskussion noch mehr drin sein als bisher. Ja, ich sehe noch Meldungen, aber die Redeliste wurde schon geschlossen und das Podium würde ich jetzt auch für beendet erklären, falls die Referenten nicht noch sich gedrungen fühlen, irgendwas zu antworten. Ich bedanke mich zu, ich bedanke mich bei den Referentinnen. Okay. Ich darf noch mal verweisen auf den Workshop Staat und Religion, Staat und Religionsfreiheit, der jetzt nach einer kurzen Pause hier beginnt.